Audio2Go präsentiert Die Reise ins Reich unter Rechtsextremisten, Reichsbürgern und anderen Verschwörungstheoretikern von Tobias Ginsburg. Es liest der Autor. Du siehst, ich bin der Herr. Auch ich war verzweifelt, da baute ich mir aus den Trümmern meines Gutes ein Reich. Ich bin der Meister. Alfred Kubin, Die andere Seite. Vorbemerkung: Das Reich reist mir hinterher. 2,5 Jahre sind vergangen, seit ich meine monatelange Undercover-Recherche in die Welt rechter Verschwörungsideologie beendet habe. Seit ich Hass, Wahn und all die traurigen Geschichten hinter mir ließ und aus dem Reich wieder heimkehrte. Aber das Reich lässt mich nicht los. Es reist mir hinterher, rumort und expandiert. Es scheint mir näher und näher zu kommen. Uns allen. Während ich diese Sätze schreibe, spült die Pandemie regelmäßig zehntausende Menschen auf die deutschen Straßen und Plätze, die Corona-Leugner demonstrieren. Sie demonstrieren gegen die Sicherheitsmaßnahmen und den Lockdown, sicher, aber genauso demonstrieren sie gegen das große Komplott, das sie hinter der Krankheit vermuten. Gruselgeschichten von Zwangsimpfungen, Mikrochips und Kinderhandel machen die Runde und die Verschwörungstheorien verbreiten sich, beinahe so schnell wie das Virus selbst. Rechtsextremisten, Reichsideologen, Verschwörungssüchtige und Verzweifelte stehen wieder schreiend Seite an Seite. Dass in Krisen und nach Katastrophen der Glaube an große Verschwörungen und üble Machenschaften blüht, die Suche nach leicht verständlichen und verdaulichen alternativen Wahrheiten wächst, das ist keine Neuigkeit. Die Demonstrationen sind keine Überraschung, aber das macht sie nicht weniger bedrückend. Sie sind nur die neueste Manifestation einer zusehends aggressiveren, brutaleren und tödlicheren Ausbreitung rechter Verschwörungsideologie. Nein, man darf dieses Spektakel nicht als das Treiben ein paar komischer Irrer abtun. Dafür ist viel zu viel Blut vergossen worden. Allein in den letzten 2 Jahren ist so unfassbar viel Blut vergossen worden. Am 1. Juni 2019 wird der hessische Regierungspräsident Walter Lübcke vor seinem Haus bei Kassel mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe ermordet. Sterben musste er, weil er sich für die Aufnahme von Geflüchteten stark machte. Denn sein Mörder ist Rechtsextremist und glaubt an Verschwörungstheorien. Der Täter war den Behörden bekannt, war früher mit seinem Spitznamen NPD-Stefan in der Neonazi-Szene unterwegs. Von der wandte er sich zwar zwischenzeitlich ab, versuchte wohl, sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen, aber er kam nicht von seinen narzisstischen Überzeugungen los. Nach seiner Verhaftung erklärte der geständige Mörder, dass ihm neben der Ausländerkriminalität besonders ein Thema keine Ruhe ließ: die Souveränität Deutschlands. Der Glaube also, Deutschland sei kein souveränes Land, werde fremdbestimmt oder ferngesteuert, dagegen wollte er vorgehen. Und auch deshalb griff er zur Waffe. Am 9. Oktober 2019 werden 2 Menschen in Halle ermordet. Sterben müssen sie, weil sie sich zufällig in der Nähe der Synagoge aufhalten, denn ihr Mörder ist Antisemit und glaubt an Verschwörungstheorien. Der 28-jährige Täter wollte in die Synagoge eindringen, an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Er schafft es nicht. Eine Holztür verhindert das große Massaker. Stattdessen tötete der frustrierte Mörder eine Passantin und einen Gast in einem Dönerladen. Zuvor hatte sich der Mörder überlegt, ein Blutbad in einer Moschee oder einem Antifa-Kulturzentrum anzurichten. Aber die Juden, glaubt er, stünden eben doch ganz an der Spitze der großen Verschwörung. Sie seien verantwortlich für den Niedergang des deutschen Volkes, für den Feminismus, die sinkenden Geburtenraten, den großen Austausch. Und deshalb wollte er zum Massenmörder werden. Am 19. Februar 2020 werden 9 Menschen in der Innenstadt von Hanau ermordet. Zwischen 22 und 37 Jahre waren sie alt. Sie mussten sterben, weil sie einen Migrationshintergrund hatten, wie man so hässlich auf Deutsch sagt, denn ihr Mörder war Rassist und glaubte an Verschwörungstheorien. Er glaubte an unendlich böse und unendlich mächtige Eliten, die aus der Finsternis heraus die Weltgeschicke lenken und das deutsche Volk vernichten wollen. Dagegen wollte er ankämpfen. Und deshalb erschoss er 9 Menschen, fuhr anschließend nach Hause, tötete dort zuerst seine Mutter und danach sich selbst. Das sind nur 3 abscheuliche Taten mit tödlichem Ausgang. Taten, die das Land seit der Erstveröffentlichung dieses Buches erschütterten. Und dann war da ja noch das Attentat auf eine Synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania, am 27. Oktober 2018, bei dem 11 Menschen ermordet werden. Das Attentat auf 2 Moscheen im neuseeländischen Christchurch am 15. März 2019, bei dem 52 Menschen ermordet werden. Das Attentat in der texanischen Grenzstadt El Paso am 3. August 2019, bei dem 23 Menschen ermordet werden. Kaum fassbare Verbrechen. Allesamt getrieben vom rechtsextremen Verschwörungsglauben, dem Glauben an den großen Austausch, an geheime Regierungen und finstere Eliten, das Aussterben der weißen Rasse und an mächtige Juden. Und viel zu häufig werden verschwörungsideologische Gewalttaten als pathologisch oder als Folge häuslicher Gewalt abgetan. Das Reich kommt uns näher, auch wenn viele das nicht sehen wollen oder können. Seit einiger Zeit reise ich als Referent zu Rechtsextremismus und Antisemitismus durch Deutschland. Und egal wo ich bin, in der Hauptschule oder im Unihörsaal, im entlegensten Dörfchen oder im hippen Großstadtviertel, die Grundlagen rechtsextremen Denkens sind den meisten Zuhörern völlig fremd. Wie sollte es auch anders sein? In der Schule liest man Die Welle, schaut einen kitschig-schaurigen KZ-Film, lernt Jahreszahlen und beschwert sich hinterher, dass dieses doofe Dritte Reich und die lästige Ermordung der europäischen Juden viel zu viel durchgekaut wurde. Aber wie ein Rassist seinen Rassismus begründet, wie der Antisemit seinen Judenhass legitimiert, wo die Attraktivität solcher Vorstellungen liegt, damit beschäftigt man sich nicht. Und Verschwörungstheorien findet man kurios und ein bisschen putzig. Die kennt man aus Fernsehbeiträgen, bei denen man sich vor armen Irren und wirren Esoterikern gruseln kann. Dass genau diese Verschwörungstheorien in Deutschland mal Konsens waren, dass sie in der rechtsextremen Szene mit religiösem Eifer geglaubt werden, dass sie Terroristen zu ihren Anschlägen verleiten, das weiß man dagegen nicht. Na gut, vielleicht lernen wir das jetzt. Nach all dem Morden und dem in der Pandemie stetig lauter werdenden Verschwörungswahn. Ein wenig spät, aber immerhin. Tatsächlich dürfte manches von dem, was ich während meiner Reise 2017 erlebt habe, was mich damals noch schockierte oder verblüffte, einigen Lesern mittlerweile bekannt sein. Phänomene, die man noch vor ein paar Jahren an den Rändern der Gesellschaft suchen musste, und Ideen, die nur in klebrigen Kneipen und stramm rechten Internetforen zu finden waren, sind mittlerweile so etwas wie trauriger Alltag geworden. Bis auf den neuen Teil, die Rückkehr ins Reich, habe ich den Text größtenteils unverändert gelassen. Hier und da ein paar Aktualisierungen, in erster Linie von Zahlen und Statistiken, einige Ergänzungen und ein neues Kapitel am Ende des zweiten Teils. Aber dieses Buch ist und bleibt eine literarische Reportage von einem, der etwas blauäugig in eine seltsame Welt hineinstolpert und dort in erster Linie Menschen kennenlernt. Mögen sie auch bemitleidens- oder verachtenswert sein. Darum ging und geht es mir. Von den neuen Entwicklungen und dem einstweiligen Höhepunkt der Verbreitung rechten Verschwörungsglaubens, der grassierenden Pandemie aus Viren und Paranoia, erzähle ich im neuen letzten Teil. Denn natürlich musste ich mir die Corona-Demonstrationen und den Sturm auf Berlin aus nächster Nähe anschauen. Selbstverständlich hatte ich das große Verlangen, zumindest einige meiner alten Reichsbekanntschaften wiederzusehen. Meine Neugierde war größer als jedes Infektionsrisiko und die Sorge um meine psychische Hygiene. Das Reich lässt mich eben nicht los. Und es lässt mich nicht in Ruhe. Uns alle nicht. Bei Schwabenland im Frühjahr 2021. Ideologischer Katastrophentourismus. Gute 8 Monate war ich auf Reisen. In dieser Zeit schloss ich Freundschaften, studierte Verschwörungstheorien und lernte so richtig gut hassen. Nahm eine neue Identität an, trank Mondwasser, ließ meine Chakren einrenken, schmiedete ein Komplott zum Sturz der Regierung, griff nach der Macht, tanzte mit Hippies, soff mit Nazis, aß viele Schnitzel, soff mit dezidierten Nicht-Nazis, aß viele Würste und plante eine neue Heimstätte für das unterjochte deutsche Volk. Und weil ich nie wusste, ob ich schon viel zu viel oder noch viel zu wenig gesehen hatte, das weiß ich übrigens bis heute nicht, zog es mich immer wieder zurück in das schier grenzenlose Reich rechter Verschwörungsideologie. Es ist auch wirklich nicht einfach, sich zielstrebig durch eine formlose Sumpflandschaft voller Irrlichter zu navigieren. Als ich mich aufmachte, glaubte ich noch, die Recherche nach maximal ein paar Wochen abschließen zu können. Ich wollte dem Phänomen der Reichsbürger und Staatsleugner hinterher recherchieren, wollte diese Bewegung kennen und verstehen lernen. Ein Phänomen, das lange Zeit als kuriose Randnotiz im Katalog des politischen Extremismus abgetan wurde. Das änderte sich schlagartig mit dem 19. Oktober 2016, als im mittelfränkischen Georgensgmünd Schüsse fielen. Die Polizei stürmte ein Haus, das vom Besitzer zum autonomen Regierungsbezirk erklärt worden war. Massenhaft Waffen hatte er gehortet, die sollten sichergestellt werden. Doch der Reichsbürger, der freie Mensch Wolfgang, eröffnete das Feuer. 4 Polizisten wurden verletzt, einer von ihnen in die Lunge getroffen. Er starb am nächsten Morgen im Krankenhaus. Und mit einem Schlag richtete sich der Blick auf diese lang unterschätzte Gefahr. Aber auch wenn der Staat sich nun mit diesen erklärten Feinden der Bundesrepublik auseinandersetzte und gegen sie vorging, und auch wenn die Presse nun voll war mit allzu oft sensationalistischen Berichten, das Bild der Reichsbürger als Gruppe skurriler Außenseiter, kruder Verschwörungstheoretiker und verzweifelter Irrer blieb bestehen. Gefährlich waren sie, das hatte der Polizistenmord eindrücklich bewiesen, aber wie sollte man sie ernst nehmen? Man sah doch die Bilder gescheiterter Existenzen, die Bilder wirrer Typen, die sich zum König, Kaiser oder Kanzler aller Deutschen erklärten, oder die als Selbstverwalter ihre Wohnung zum Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Staat erklärten. Aber solche Darstellungen kratzen bloß müde an der Oberfläche. Als ich mich im Frühjahr 2017 aufmachte, traf ich nicht nur auf eine immens vielfältige und breite Bewegung ganz unterschiedlicher Menschen aus fast allen Gesellschaftsschichten, ich stolperte naiv in eine Welt rechten Verschwörungsdenkens und rechtsradikaler Verschwörungsideologie. Wo habe ich mich also rumgetrieben? Ich war in einem Reich, das es nicht gibt und niemals gab, und in dessen Zentrum eine zentrale Verschwörungstheorie steht. Das deutsche Volk ist Opfer einer weltweiten Verschwörung und die Bundesrepublik ist ein Teil dieses üblen Komplotts. Und darum eben kein souveräner, legitimer oder echter Staat. Manchmal klingt das so: Das Deutsche Reich hat nie kapituliert und dauert immer noch an. Es gelten die Grenzen von 1937. Oder so. Deutschland hat weder Friedensvertrag noch Grundgesetz. Die Alliierten haben uns in der Hand. Oder gerne auch. Die deutschen Politiker sind nur Agenten und Marionetten im Kampf gegen das eigene Volk. Dahinter steckt eine gefährliche Schattenregierung. Oder die BRD ist bloß eine Firma mit Sitz in Frankfurt am Main. Oder ganz simpel, wir leben in einer kriminellen Diktatur. Oder. Wer hinter dieser großen Verschwörung stecken soll? Meistens sind es graue Eminenzen der Hochfinanz. Oder mächtige Logen. Manchmal Illuminaten, überraschend häufig Satanisten. Manchmal gar Echsenmenschen, die im Fleischkostüm die menschliche Zivilisation unterwandern. Oder es sind die Juden. Als ich mich auf meine Reise begab, war mir nicht klar, dass die Wahnvorstellung von der jüdischen Weltverschwörung wieder in so einem Ausmaß grassiert. Ich bin Jude. Nach einer Weile nimmt man sowas persönlich. Ich bin trotzdem eifrig weitergereist. Vielleicht, weil mich die Menschen, denen ich begegnete, einfach interessierten, weil mir ein paar sogar was bedeuten. Ganz sicher aber auch, weil ihr seltsames Reich unserer scheinbar normalen Welt oft erschreckend ähnelt und sich die Gebiete bereits großräumig überlappen. Es war der große, halbwache Wahlsommer 2017. Und viel wurde debattiert über das Erstarken der Rechten. Die ständigen Provokationen der AfD wurden analysiert, ihr Erfolg erklärt, wiedererklärt, ihre Strategien offengelegt, wie sie sich in Opferpose schmeißen, wie sie ihre Gegner pauschal als Volksverräter oder Faschisten beschimpfen, wie sie ein Bild zeichnen von einem unterdrückten, verratenen, verfolgten Volk im Kampf gegen eine übermächtige Elite, die uns das eigentliche, das wahre Deutschland gestohlen hat. Und mir Reichsreisenden kam das alles so verflucht bekannt vor. Da raunt die Rechte etwa von einem Bevölkerungsaustausch. Sie fantasiert, die illegitime oder kriminelle Regierung wolle das deutsche Volk mit muslimischen Migranten nach und nach ersetzen. Ein furchterregender Prozess mit der unheimlichen Bezeichnung Umvolkung. Einen Genozid am deutschen Volk nennen das manche oder gleich einen Plan zur Vernichtung der weißen Rasse. So klingt die Verschwörungstheorie der Stunde. Sie wird uns in diesem Buch immer wieder über den Weg laufen. 19.000 Reichsbürger und Selbstverwalter soll es laut Verfassungsschutz in Deutschland geben, aber diese konservative Schätzung ist mit Vorsicht zu genießen. Denn gezählt werden können natürlich nur diejenigen, die sich auch entsprechend in der Öffentlichkeit verhalten, ihr Leben nach ihren Überzeugungen ausrichten, die wenigstens einer Gruppe angehören, sich mit den Behörden anlegen oder die Reichskriegsflagge im Schrebergarten hissen. Und die meisten, die etwas zu verlieren haben, einen intakten Lebensentwurf, eine Karriere oder einfach etwas cleverer sind, die werden den Teufel tun und sich als Reichsbürger, Verschwörungsfundamentalist, Rassist oder Antisemit zu erkennen geben. Die meisten meiner Bekanntschaften würden sich viel eher als Systemkritiker, Querdenker oder Widerstandskämpfer bezeichnen. Das klingt auch einfach besser. Die Verschwörungstheorien sind aus dem ideologischen Sumpfgebiet längst ausgebrochen. Vom rechtsradikalen und verwirrten Rand rein in die Gesellschaft. Wo hört das Reich auf? Wo fängt das Bürgertum an? Das ist manchmal schwer zu sagen. Das Reich ist eben groß und unübersichtlich. Und so soll dieses Buch auch als kleiner Atlas dienen. Im ersten Teil berichte ich vor allem über meine Zeit in den Kreisen und Gruppierungen, die am ehesten dem geläufigen Bild von Reichsbürgern, Selbstverwaltern und Verschwörungsgläubigen entsprechen. Es war vor allem meine Zeit im Königreich Deutschland, einer sektenhaften Kommune, die mir diese exotisch und befremdlich wirkende Welt nahebrachte, bewohnt von Verschwörungsfundamentalisten und Esoterikern, die sich mitunter auf dem Gerippe einer hohlen Erde im Kampf gegen finstere Eliten glauben. Wie weit das Netz dieser Denker allerdings reicht, wie anschlussfähig es ist, das beschreibt der zweite Teil des Buchs. Hier konnte ich Querfrontbestrebungen aus nächster Nähe erleben, sehen, wie qua Verschwörungsideologie gefährliche Allianzen versucht wurden, die von harten Neonazis über Ökos und hippiesken Aussteigern bis hin zu einem weißen mittelständischen Bürgertum reichten. Und schließlich sind da eben die organisierten und institutionalisierten Rechten, um die soll es im dritten Teil gehen. Nicht nur Neonazis, bei denen die Reichsideologie und Vorstellung der illegitimen Bundesrepublik ihren Anfang genommen hat, sondern auch Neurechte, rechtspopulistische Spitzenpolitiker und normale, besorgte Deutsche, die auf demselben ideologischen Boden wandeln. Meine Reisen führten mich so vom äußersten Rand der Gesellschaft immer mehr in ihre Mitte, auch wenn die Grenzen oft verschwimmen. Und ständig trifft man Verirrte, die nicht begreifen, durch was für eine Ideenlandschaft sie da tappen. Ich tappte eine ganze Weile mit ihnen mit. Ich versuchte, die Verschwörungssüchtigen und Reichsideologen zu verstehen, ihren Blick auf die Welt und ihren Blick auf uns. In diesem Buch beschreibe ich all diese Menschen und ihre Gedanken. Ich gebe den ganzen Mist wieder, reproduziere ihre Überzeugungen, wie man so sagt. Ich kann nur hoffen, dass es hilft. Im Kampf gegen ihre Ideologien, hoffentlich auch im Umgang mit diesen Menschen. Vielleicht hilft der Blick in ihre bizarre Spiegelwelt aber auch, etwas über die unsrige zu verstehen. An den Begebenheiten habe ich nur etwas abgeändert, wenn es mir unbedingt notwendig erschien. Mal wurde ein dreistündiges Telefonat aus dramaturgischen Gründen zu drei Sätzen, mal wurde aus drei Gesprächen eines. Generell habe ich die Namen aller Personen verändert, solange sie nicht selbst in der Öffentlichkeit stehen oder sie aktiv suchen, gelegentlich auch Umstände und Lebensläufe leicht umgeformt, um einzelne Identitäten unkenntlich zu machen. Na gut, und zwei, dreimal habe ich Personen auch verunklärt, weil ich mir Sorgen mache, sie sonst irgendwann vor meiner Haustür wieder zu treffen. Das muss auch nicht sein. 1. Die Reise an den Rand des Wahnsinns. Von Königen, Faschisten und der Esoterik. Das Königreich und die Krankheit. Das Versprechen. Wir sitzen um ein hoch in den Himmel fackelndes Lagerfeuer herum. Wenn das Wetter es zulässt, hocken die Bewohner des Königreichs Deutschland hier jeden Abend. Die Feuerstelle liegt hinter dem Hauptgebäude, zwischen Parkplatz und lichtem Birkenwäldchen. inmitten des 9 Hektar großen Staatsgebietes, einem ehemaligen Krankenhausgelände, umgeben von Maschendrahtzaun, umschlossen von der Bundesrepublik Deutschland. Feindesland. Betäubende Harmlosigkeit sickert aus jedem milden Lächeln, albernen Witz und verständnisvollen Nicken der knapp 30-köpfigen Abendgesellschaft. 3 Männer umkreisen mit sachkennerischem Gesichtsausdruck das Feuer und legen übertrieben große Holzscheite nach. Die Mädchen pieksen sich gegenseitig ihre Finger in die Rippen und lachen quietschend auf, und der Österreicher verteilt ein paar Bierflaschen aus seinem Privatbesitz. Das sind die aufregenden Geschehnisse. Die anderen sitzen in gemäßigter Lustigkeit um das Feuer herum, und Elrond, der Hund, jagt eine Heuschrecke oder etwas Vergleichbares durch das hohe Gras. Selbst wenn ich nicht wüsste, was hinter diesem einträchtigen Beisammensein steckt, und ich weiß es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur so halb, selbst dann wäre mir der hart harmonische Umgangston fürchterlich nervig vorgekommen. Aber dann beginnt Johannes neben mir auf der Bank zu erzählen, und mir wird immer schlechter. Johannes und ich sind beide Wochenendgäste des Königreichs. Wir haben uns beim Rauchen am Zollhäuschen kennengelernt, denn das Königreich ist ein strenges Nichtraucherreich, und qualmend sind wir dann die deutsch-deutsche Grenze entlang spaziert, haben uns die Vorgärten auf der BRD-Seite angesehen, über unsere Zukunftsängste geredet und über einen ganz abscheulichen Gartenzwerg gelacht. Irgendwie war das sehr nett. Johannes ist zwar völlig irre, aber ich kann ihn gut leiden. Er ist Anfang 40, wirkt beim Lachen wie ein kleiner Junge und führt ein normales Leben in Deutschland. Er hat einen guten Job bei einem großen Industriekonzern, verdient sein Geld, zahlt seine Steuern, fährt sein Auto, geht in den Supermarkt, ins Kino und zum Elektrogroßhandel, schaut Fußball, streichelt Hunde, reserviert Tische, leckt an Briefmarken, frühstückt belegte Vollkornbrötchen, wartet an roten Ampeln, geht bei Grün, atmet Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid aus. Aber dann ist er eben auch aus tiefster Seele davon überzeugt, dass der Staat eine von finsteren Kräften geführte Firma und Foltermaschinerie ist, die ihn und das deutsche Volk bestrafen soll. Gerne würde er sich wehren, sagt Johannes. Eigentlich müsste er sich wehren, sagt er. Irgendwas müsse man ja tun, müsse man doch. Und er schaut suchend in die Runde und dann auch flehentlich zu mir. Glutfunken sausen durch den dunkelblauen Abend, und Johannes berichtet vom Albtraum, als den er seinen Alltag in der BRD wahrnimmt. Seine Familie, seine Freunde und Bekannten sind alle hirngewaschen und kaputt. Völlig kaputt, sagt er, machen sich über ihn lustig, nennen ihn ein Verschwörungstheoretiker. Vor ein paar Monaten hat ihn schließlich seine Frau verlassen. Sie hat ihn und seine Wahrheiten nicht mehr ertragen. Er hatte kurz zuvor beinahe seine gesamten Ersparnisse abgehoben und dafür Gold und Silber gekauft. Der Edelmetallhändler hatte amüsiert den Kopf geschüttelt, seine Frau ihn als dummen Idioten beschimpft. Aber die werden sich noch wundern, sagt Johannes, sobald der große Knall kommt. Die milden Gesichter der Anwesenden trösten ihn, aber Johannes ist einsam. Er ist verzweifelt, aufrichtig verzweifelt. Alles Gute, Wahre und Schöne ist ihm von bösen, nein, von dämonischen, nein, satanischen Mächten genommen worden. Und er weiß nicht mehr weiter. Die milden Gesichter nicken und Elrond, der Hund, schnüffelt an einem Blümchen. Vieles an dieser Situation kann einem Angst einjagen. Zum Beispiel, dass Menschen so einen albtraumfarbenen Mist denken können und dass andere Menschen solche Gedanken teilen oder, schlimmer noch, solche Gedanken hinnehmen, ohne sie selbst zu glauben. Es kann einem Angst machen, dass Menschen, die sowas denken, so normal aussehen. Und dass die Menschen, die zuhören, dabei so brutal milde rumglotzen können. Aber am erschreckendsten ist die Verworrenheit, die entsetzliche Ununterscheidbarkeit in diesem Moment. Ich kann nicht zwischen gefährlich und verschroben unterscheiden, zwischen Überzeugung und Psychose, zwischen Wahnsinn und Kalkül. Wenn ich mit Sicherheit sagen könnte, dass ich hier im Königreich von Spinnern und Geisteskranken umrundet wäre, dann würde es mir besser gehen. Dann wäre es leicht, das alles auszuhalten, dann könnte man nach Hause fahren. Aber auch wenn die wirren Gedanken im Reich wie Fieberschübe wirken, dahinter steckt System. Ach, Johannes, Man kann zwar nur mutmaßen, wie es klinisch gesehen um seinen Kopf bestellt ist, aber seine seelischen Schmerzen sind offensichtlich. Das Königreich Deutschland verspricht ihm Linderung. Es ist nicht weniger als die Utopie eines wahren und besseren Landes, in dem all das empfundene Übel dieser Welt keinen Platz mehr hat. In diesem Deutschland wird Johannes Goldschatz Millionen wert sein und seine Frau zu ihm zurückkommen, ganz sicher. Dieses Heilsversprechen wird ihm überbracht vom Freiherrn Benjamin von Michaelis. Der Adelstitel hat es verraten. Freiherr Benjamin ist eine große Nummer in dem kleinen Land. Seit der König im Juni 2016 in Untersuchungshaft kam, steht von Michaelis gemeinsam mit Vizekönig Martin an der Spitze des 9 Hektar großen Staates. Freiherr Benjamin ist jung, drahtig und geschniegelt. Er trägt Gel im dünnen Haar, ein Henri-Quatre-Bärtchen im Gesicht und ein eingefrorenes Lächeln auf den Lippen. Er hat sich zu uns gesetzt und aufmerksam Johannes Wehklagen gelauscht. Die übrigen Untertanen widmen sich ihren eigenen Gesprächen, während Benjamin auf Johannes einredet. Mit weichgespülter Sprache und öligem Timbre präsentiert er dem verwirrten Johannes Antworten. Man müsse nur an das Königreich glauben. Egal, wie schlimm die Welt jenseits des Maschendrahtzauns auch sein mag, das Böse könne besiegt werden, allein mit Liebe und mit Glaube an das wahre Deutschland. Das wiederum könne niemand niemals nie vernichten. Das sagt der Freiherr mit furchtbar vielen Worten. Mit langsamen und präzise gesetzten Bewegungen spiegelt er dabei sein Gegenüber. Er fixiert Johannes mit intensivem Blick und blinzelt nur an Satzenden oder wenn er einen Punkt ganz besonders hervorheben will. Von Zeit zu Zeit berührt er Johannes Schulter und nickt ein ungeheuer langsames Nicken. Ich kenne solche suggestiven Kommunikationspraktiken in erster Linie von Weiterbildungsseminaren, die gerne überambitionierten BWL-Studenten und Unternehmensberatern angeboten werden. Aber für den Anwendungsbereich Psychosekte eignen sie sich offensichtlich auch hervorragend. Und warum leidet Johannes so? Der Freiherr gibt Antwort, weil Johannes nicht genug an die gemeinsame Vision glaube und nicht genug dafür tue, so spricht der junge Aristokrat, und Johannes schrumpft vor ihm zusammen. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, ich bin so wütend, murmelt er mit verblüffend leerem Gesichtsausdruck. Benjamin wirkt im flackernden Licht des Feuers mit seinen weit aufgerissenen Augen wie ein regelrechter Bösewicht. Er, der Fantasieadlige, hat den verzweifelten Mann jetzt fest in der Hand und ich bin begeistert, gleich an meinem ersten Tag hier einen skrupellosen Demagogen kennenzulernen. Irgendwann später wird Benjamin mir erzählen, dass seine Mutter von Anfang an eine glühende Verehrerin des Königs war und ihn bald hinzuholte. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dazuzugehören. Täter und Opfer, noch so eine Kategorie, die sich hier auflöst. Oder es fällt mir bloß schwer, die Existenz skrupelloser Demagogen zu akzeptieren. Besonders, wenn man mit ihnen zusammen am Lagerfeuer sitzt und die Grillen so nett zirpen. Johannes und der Freiherr sprechen noch lange miteinander. Über die Unmöglichkeit, da draußen zu leben, über die Schwierigkeiten, es hier drinnen zu tun, über die Notwendigkeit, es dennoch zu versuchen und sich nicht von der ganzen Anti-Reichsbürger-Propaganda fertig machen zu lassen. Manchmal bricht die Wut aus Johannes und die Worte zischen zwischen seinen Zähnen hervor. »Wir sind doch die Friedlichen«, schäumt er dann etwa. »Die suchen doch den Kampf. Da muss man doch...« Aber der Freiherr Benjamin beruhigt ihn gleich wieder mit kontrolliert sanfter Körpersprache und geradezu postkoitalem Tonfall. Er bestätigt Johannes in allen seinen Ängsten und bietet ihm Hoffnung. Im Austausch für Hingabe und finanzielle Unterstützung, versteht sich. Aber wir können ja nicht alle im Königreich leben, traue ich mich irgendwann zu sagen. Wie soll man denn friedlich bleiben, wenn man da draußen im Feindesland leben muss? Wenn du recht mit allem hast, dann müssen wir uns doch irgendwann wirklich wehren. Benjamin verzieht keine Miene, aber er hat offensichtlich bemerkt, dass ich weder die richtige Lingo noch den korrekten Umgangston beherrsche. Es gibt weder Freund noch Feind, belehrt er mich. Das Universum spiegelt gute Energien zurück, das ist das Resonanzprinzip. Behalte deine Hoffnung, dann hast du nichts zu befürchten. Das Problem sei nur meine Denke. Und auf lange Sicht sind natürlich alle Menschen im Königreich willkommen. Das wird auch möglich werden, wenn die Menschen endlich aufwachen und aufhören, so skeptisch zu sein. aufwachen soll ich. Um dieses Wort dreht sich viel, nicht nur im Königreich, sondern in der ganzen verschwörungsideologischen Szene. Wir sind die Aufgewachten. Die da draußen schlafen, tief und fest. Das sind die Schlafschafe, Sheeple auf Englisch. Die dummen, gutgläubigen Schafsmenschen, die nicht sehen wollen oder können. Und dann sind da natürlich noch die Verschwörer selbst, die mächtigen Drahtzieher und ihre Lakaien. Denen müssen wir die Stirn bieten, wir wenigen, wir wachen, wahren Deutschen. Johannes knufft mich aufmunternd in die Seite. Ist doch fantastisch hier, oder? Dann verkündet er, dass er in einigen Monaten genug Geld beisammen habe, vielleicht schon Ende des Sommers. Dann werde er seine Wohnung verkaufen, seinen Job kündigen, die letzten Verbindungen zu seinem bürgerlichen Leben kappen und herziehen. Wenn ihr mich haben wollt, fügt er an. So einfach ist das nicht, sagt der Freiherr und lächelt zufrieden. Es gibt da natürlich eine Probezeit, aber er sei da ganz optimistisch. Das war so ein schöner Tag, sagt später einer der aufgewachten Untertanen und guckt romantisch in das kleiner werdende Feuer. Manchmal glaube ich, ich träume. Der Freiherr Benjamin pfeift Bobby McFerrins »Don't worry, be happy«. Dann ein leises Donnern und erste Regentropfen. Ein Gewitter zieht auf. Das ist mir viel zu dramatisch. Aus Protest gehe ich sofort ins Bett. Es war aber auch wirklich ein langer erster Tag. Hinter Hitlers Sprengstofffabrik. Aber nochmal von vorne. Das Königreich liegt in Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Wittenberg, Apollensdorf Nord, Bushaltestelle Hirschsprung. Wenn man der Busfahrerin die Haltestelle nennt, dann grunzt sie verächtlich. Ein Schild am Waldrand. Vorsicht, Lebensgefahr. Es ist munitionsbelastetes Gebiet, das man dort passiert. Das Gelände der ehemaligen westfälisch-anhaltischen Sprengstoff-AG. Seit 1894 wurde hier TNT hergestellt. Hitler ließ die Fabrik 1933 ausbauen. 2 Jahre wurde hier auf Hochtouren produziert. Dann gingen 27 Tonnen Sprengstoff in die Luft und rissen fast 100 Arbeiter in den Tod. Das Waldstück ist Kampfmittelverdachtsfläche, betreten verboten. Hier muss ich also hin, hinter Hitlers zerstörter Sprengstofffabrik gleich rechts. Der Bus hält am Rand einer Wohnsiedlung. Deutschlandflaggen in Vorgärten, Backsteinhäuser, ein zerbrochener Kaugummiautomat. Der Bus fährt ab, gibt den Blick frei auf das Königreich Deutschland in seiner ganzen Pracht. Das Königreich ist die bekannteste Gruppierung der Reichsbürgerbewegung, in jedem Fall die medienwirksamste. Unzählige Journalisten und Kamerateams wurden im Königreich empfangen. Bild-Zeitung, Spiegel-TV, MDR und Weiß scheinen in Apollensdorf Nord ganze Dependancen errichtet zu haben. Aktivistengruppen warnen vor den gefährlichen Wahnsinnigen und knallbunte Esoterikseiten im Internet machen Werbung bei Aussteigern. Das riesige Interesse an der Politsekte ist nicht zuletzt der lautstarken Öffentlichkeitsarbeit des Königs zuzuschreiben. Wenn Peter Fitzek eine Sache kann, dann Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Fitzek war Koch, Karatelehrer, Videothekenbesitzer und betrieb einen Esoterikladen in Wittenberg, aber eigentlich begriff er sich schon immer als Diener Gottes und des Menschen, sagt er zumindest. Die BRD hingegen begreift er als Lügenkonstrukt der Besatzer und Hort der Ungerechtigkeit. Und weil er ein Macher ist, machte er sich an die Arbeit. 2009 gründete er zunächst den Verein Neudeutschland, dann eine Gesundheitskasse für Homöopathie, Geistheilung und ähnlich fantasievolle Verfahren. Es folgten eine Haftpflichtversicherung, eine Rentenkasse, eine Internethandelsplattform, die Königliche Reichsbank samt Filiale in der Wittenberger Fußgängerzone und eine eigene Währung, der Engel oder auch E-Mark. Im September 2012 wurde der gelernte Koch zum Souverän, zum Imperator Fiducia, zu König Peter dem I. Und davon gibt es ein Video. Seinen beeindruckenden Titeln entsprechend trägt Peter bei der Gründungszeremonie seiner Mikronation einen Hermelinmantel, auch wenn der arg nach Karneval und Polyester aussieht. Die Bühne ist in ein grünlich dämmerndes Scheinwerferlicht gehüllt und von Klassik-Radio-Hits beschallt, die Wittenberger Industriehalle mit 200 zahlenden Gästen gefüllt. Alle schauen sie bedeutsam drein, aber keiner so bedeutsam wie Peter. Ein Mann mit ausgeprägter Nase und Kinn, dünnen, dunkelroten Lippen und forderndem Blick, sein verbliebenes Haar am Schädel festgegelt und zu einem unappetitlichen Pferdeschwanz gebunden, der ihm wie ein nasses Seil vom Hinterkopf baumelt. Mit einem Stab schlägt ein Zeremonienmeister dreimal auf den Boden und Fitzek lässt sich Reichsapfel, Krone und Schwert überreichen. Alles passiert mit großen Gesten und stocksteifen Bewegungen. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, ruft Peter Fitzek seinen neuen deutschen Staat aus. Nur 20 Minuten und einen Kniefall dauert es, schon ist die Monarchie gegründet. Später gibt es warmes Buffet und die musikalische Darbietung eines wahrheitsbewegten Hip-Hop-Duos, das über die 9-11-Verschwörung rappt. Besonders wichtig sei ihm gewesen, sagt Peter, dass der Gründungsakt in der juristisch korrekten Reihenfolge abgehalten werde. Geholfen hat das nicht. Als ich sein Reich besuche, treffe ich den König selbst nicht an. Peter Fitzek sitzt gerade im Gefängnis. Gut 1,3 Millionen Euro sind aus seinen Kassen verschwunden. Wo das Geld hin ist? Nicht mehr nachzuvollziehen. Die Engel sind einfach weggeflogen. Die Bank wurde geschlossen, die bunt bedruckten Banknoten beschlagnahmt. Der Regent kam für illegale Bankgeschäfte und Veruntreuung ins Gefängnis. 2 Wochen, bevor ich sein Reich besuche, spricht das Landgericht Halle das Urteil. 3 Jahre, 8 Monate. Er geht natürlich sofort in Revision. Ich nähere mich dem Zollhäuschen mit dem weiß-rot gestrichenen Grenzbaum. Königreich Deutschland prangt da in goldener Schnörkelschrift, wie auf einem Groschenroman über verliebte Fürsten. Vom Dach des Hauptgebäudes weht mir die Landesflagge fröhlich entgegen, goldrot-schwarz mit einer weißen aufgehenden Sonne, die 21 weiße Strahlen über die patriotischen Farben wirft. Sie ist sehr hässlich. Vision und Tat. Kaltstrenges Lächeln, entschlossener Händedruck. Freiherr Benjamin bringt mich über die Grenze. Die Einreiseformalien können wir später regeln, sagt er, denn das Treffen hat schon begonnen. Auf dem Vorplatz, dem Petersplatz, wie ein Straßenschild in gotischen Lettern verrät, steht eine Gruppe von knapp 40 Menschen, die Hälfte davon Gäste. Ich versuche, die Menschen zu kategorisieren. Da sind 3 proper gekleidete junge Männer mit selbstsicherem Blick, das Emblem des Königreichs auf die Hemden gestickt. Ansonsten ältere Herrschaften in bunten Funktionsjacken, fusselige Ökotypen, kleinbürgerliche Flanellhemdträger und, noch viel erstaunlicher, entsetzlich normal ausschauende Leute. Johannes ist einer von ihnen. Er strahlt mich an, als habe er auf mich gewartet. Leises Geplapper, Ferienlageatmosphäre. »Wir fangen hier in der Regel pünktlich an«, schimpft ein glatzköpfiger Mann mit Klemmbrett. Er weist die anstehenden Arbeiten zu. Holzsägen, Böden schrubben, Küchendienst, Pflanzen umtopfen. Man besucht das Königreich nicht einfach so. Man arbeitet hier ganz praktisch an der besseren Welt. Vision und Tat nennen sich diese Wochenenden. Optisch liegt das Reichsgelände zwischen bürgerlicher Spießigkeit und ruinösem Zerfall. Durch und durch schwer einzuschätzen, nicht viel anders als seine Bewohner und Besucher. Auf der nördlichen Seite ist der Komplex gepflegt, das Gebäude sauber, der Rasen gemäht. Der Südflügel hingegen verwittert. Wildwuchs und halb kompostierte Laubhaufen auf braun geflecktem Rasen. Abenteuerspielplatz, Schrebergarten, Ruine, alles zugleich. Also, an die Arbeit, wir sehen uns um 12:30 beim Mittagessen. Der Österreicher und die Romantik. Der Österreicher, der mich zu meinem Zimmer führt, ist ein massiver Mann mit Herrendutt. Ein verwaschenes Tattoo schlängelt sich bis unter seinen Kiefer. »Wir leben Alternativen«, steht auf seinem Shirt. Er lächelt liebenswürdig. Wir passieren einen langen und sterilen Gang, den ersten von sehr vielen. Das Reich besteht zu einem guten Teil aus einer Reihe solch langer und steriler Gänge. Einzelne, kurios platzierte Sessel und Stühle sollen dem Ganzen wohl eine heimelige Atmosphäre verleihen. Heimelig und unheimlich liegen bekanntlich nah beieinander. Der Österreicher redet ununterbrochen. Er erzählt von Gott und der Welt, wobei der Fokus klar auf Gott liegt. Seit er im Königreich lebt, sagt er, spürt er wieder den göttlich-kosmischen Funken in seiner Seele. Seine Schuhsohlen quietschen bei jedem Schritt. Er deutet auf die Türen. Verwaltungsbereich, Filmstudio, Büros, in einer kleinen Bibliothek stehen Bücher wie Machtwechsel auf der Erde oder Der Kult mit der Schuld oder Das Schwarze Reich, Templerorden, Das Dritte Reich, CIA. Dazu ein halbes Regal voll mit juristischen Standardwerken und Wege zur Entdeckung feinstofflicher Welten, Praxisbuch zur Entwicklung medialer Fähigkeiten. Das hat Peter Fitzek selbst verfasst. Wir machen weiter, auch ohne Peter, besonders ohne Peter, sagt der Österreicher. Das sind wir ihm schuldig. Seine Stimme beginnt zu hüpfen, wird zu einem zärtlichen Singsang. Ich habe nie einen Menschen wie Peter kennengelernt mit so viel Liebe und Geschäftsgeist. Im Treppenhaus zwei dekorative Holzgiraffen. Sie schauen mich mit blicklosen Augen an und wirken immens deplatziert. Ich kann mich gut mit ihnen identifizieren. Dann Topfpflanzen, Traumfänger und bunte Bilder von lichtumspülten Engelsgestalten im Wohnbereich, handbeschriebene Namensschilder an den Türen, auch an meiner. Im Vorfeld eines Besuches hat man per E-Post eine Kopie des Reisepasses ans Königliche Meldeamt zu senden. Ich schaue auf meinen Namen und ärgere mich. Was, wenn mir so ein Österreicher irgendwann aufs Maul geben will? Das Königreich ist ein Ort des Friedens, sagt er, ganz so, als wolle er mich beruhigen. Ich freue mich für dich. Der erste Besuch ist was ganz Besonderes. Für mich war das wie nach Hause kommen. Und er führt mich ins cremig-rosafarbene Zimmer, ein ehemaliges Patientenzimmer, lehnt sich in den Türrahmen und stellt die Frage, vor der ich mich ein wenig gefürchtet habe. Jetzt erzähl mal, was machst du so? Was hat dich zu uns geführt? Über diese Frage habe ich viel nachgedacht. Vielleicht auch zu viel. Aber ich kann die Romantik nachvollziehen. Die Romantik des Aussteigens, der Verweigerung, des Rückzugs. Nach dem Abitur saß ich auch irgendwann mit einem riesigen Rucksack vor einer altersschwachen Bretterbude in Christiania. Der autonome Stadtteil steht mitten in Kopenhagen, zwischen Hafen und Festungsgraben, zwischen Kommune, Drogenparadies und Touristenattraktion. Dreadlock-Studenten aus Spanien reichten mir einen speichelfeuchten Joint. Mit einem einheimischen Bildhauer diskutierten sie gerade die Abschaffung der Nationalstaatlichkeit. Man sprach über Urbanisierung und Regionalisierung, ein großes Ganzes voller Kommunen und ohne Grenzen. Ein Spanier mit besonders filzigen Wursthaaren kam dann irgendwann auf Fela Kuti. Der legendäre nigerianische Aktivist und Musiker hatte im Kampf gegen die Militärdiktatur seine Kommune zur befreiten Republik erklärt. Man könne dem Establishment kein größeres Fuck you entgegensetzen, als sein eigenes Land zu gründen, sagte der Wursthaar-Spanier. Ich weiß nicht mehr, wie schlau das Gespräch wirklich war, aber damals hustete ich süße Haschischwolken und war schwer angetan. Von al-Baghdadi und seinem islamischen Staat hatten wir damals alle noch nichts gehört, und was ein Reichsbürger sein soll, hätte ich beim besten Willen nicht sagen können. »Was hat dich zu uns geführt?«, fragt der Österreicher, »und ich überlege mir, was in meinem Leben hätte anders laufen müssen, um mich zum Aussteiger zu machen.« Um mich aus der BRD und vor meinem Leben fliehen zu lassen. Die Antwort? Gar nicht mal so viel. Meine Misserfolge mache ich etwas größer, meine Erfolge kleiner. Wo ich Glück hatte, streue ich Pech drüber und zum großen Glück habe ich eine klinische Depression. Die hilft bei meinen Ausführungen ungemein. Klingt alles ganz plausibel. Ich mag die Vorstellung, nicht lügen zu müssen, sondern mich oder eine Version von mir in dieses Reich fallen zu lassen. Jetzt sei ich eben auf der Suche nach Alternativen, sage ich, nach einem Leben, in dem ich wieder atmen könne. Der Österreicher hört mir lange zu, nickt, schaut, schweigt und spielt an den riesigen Steckern in sein Ohrläppchen herum. Peter hat mein Leben gerettet, sagt er, lächelt sein liebenswürdiges Lächeln, diesmal ganz besonders warm, schaut mich voll Verständnis an und lacht. Lang, laut und ansteckend. Und ich lache mit. Gerne würde ich wissen, wie seine Lebensrettung aussah und worüber wir eigentlich lachen, aber da marschiert er schon wieder los. Komm, ich bring dich runter. Am Anfang verläuft man sich hier leicht. Der Österreicher legt mir fürsorglich seine Hand auf die Schulter. Wir stehen wieder vor der Klinik in der Sonne und er sagt etwas über eine göttliche Schöpfungsordnung. Allein um die gehe es in der Welt. Also in seiner Welt, in Fitzeks Welt. Und er will mir Mut machen, glaube ich. Er redet mir jedenfalls gut zu. Das ganze System da draußen soll uns von der Wahrheit abbringen, aber das schaffen die nicht. Oder sowas in die Richtung, sagt er. Und ohne dass ich gefragt hätte, beginnt er mir aufzuzählen, wie die da draußen die göttliche Ordnung vernichten wollen. Mit ihrer Bundesrepublik, ihren Behörden, ihrem Kapitalismus. Der Österreicher verliert sich in den Beispielen, spricht von genmanipuliertem Essen und der Kirche und von Impfungen, besonders von Impfungen, die unsere Kinder krank machen und willenlos. Es sind nur Bruchstücke von Verschwörungstheorien, aber sie reichen aus, um ihn in Aufregung zu versetzen. Kaum hat er einen Gedanken gefasst, wird er schon vom nächsten verdrängt. Diese seine Welt ist voller Gefahren, zu viele, um sie gedanklich zu ordnen. Alles hängt zusammen. Die Welt hat sich verschworen. Du verstehst schon, oder? Ich glaube schon, antworte ich. Das Gefühl, überwacht zu werden, ausgebeutet, verfolgt, das kennt man, mehr oder weniger. Zumindest abstrakt. Aber der Österreicher wacht jeden einzelnen Morgen mit diesen Überzeugungen auf. Er hat sich in seinem Albtraum eingerichtet, hat ihn zur Realität werden lassen. Er quasselt weiter, immer noch und immer schneller, ganz so, als wolle er so dieses albtraumhafte System aus seinem Schädel bekommen. Aber er schafft es nicht. Der Österreicher hat Kafka im Kopf. Irgendwann stoppt er, schaut mich wieder an, so wie oben im Patientenzimmer, und umarmt mich, fest und herzlich. Es ist gut, dass du da bist. Wir müssen an der Vision arbeiten, dann wird das alles gut. Er löst die Umarmung und lächelt sein liebenswürdiges Lächeln. Er wirkt optimistisch. Die Prinzessin. Den Großteil der Tage verbringe ich damit, den gläsernen Vorbau des verlotterten Südflügels auf Vordermann zu bringen. An meiner Seite ein Mädchen. Anfang 20 vielleicht, die mit großer Euphorie und Wischmopp zur Sache geht, und ein älterer Herr, der sorgfältig Quadratzentimeter um Quadratzentimeter des Treppengeländers poliert. Das Mädchen ist erst vor 3 Wochen ins Königreich emigriert, um bei ihrem Freund zu sein. Sie ist nicht mit irgendwem zusammen, sondern mit dem Vizekönig, Freiherr Martin von Schulz, der Nummer 2 im Staat. Die beiden haben sich auf einem Homöopathie-Seminar kennen und lieben gelernt. Und wer träumt nicht davon, in ein Königshaus einzuheiraten? Also packte sie ihre Koffer und bezog eines der Creme-, Minz- oder pfirsichfarbenen Patientenzimmer. Du bist also quasi von Adel, die Prinzessin des Königreichs. Ach, so ein Quatsch, lacht sie und grinst bis über beide Ohren. Die Prinzessin mag es hier. Sie mag die Spiritualität. Sie mag die Gemeinschaft, sie mag den streng geregelten Tagesablauf. Für die 24 ansässigen Untertanen ist es eine ganze Menge Arbeit, das Gelände instand zu halten, aber sie macht es gerne. Irgendwann will sie hier im Reich ein Yogazentrum oder ein Café aufmachen oder ein Yogazentrum mit angeschlossenem Café, mit italienischem Café. Das Wort italienisch gefällt ihr besonders gut, sie sagt es oft und lässt es über ihre Zunge gleiten wie warmen Milchschaum. Der Herr, der mit unsagbarer Bedacht und Langsamkeit am Treppengeländer beschäftigt ist, heißt Arjun. Früher hieß er Uwe. Er spricht mit sanfter Stimme, trägt eine dünnrandige Brille und eine unauffällige Steppjacke. Sanft, dünn, unauffällig. Für spirituelle Menschen ist das Königreich ein wichtiger Ort, sagt er. Ein Guru legte es ihm auf einem Esoterik-Seminar ans Herz. Wie oft er mittlerweile hier gewesen ist, kann er nicht mehr sagen. Er fährt, wann immer er das Geld beisammen hat, nur im Winter nicht. »Die heizen hier sehr wenig«, flüstert er mir zu. »Das geht nicht mit meinem Rücken.« Arjun ist 70 Jahre alt. Man sieht es ihm nicht an. Er lebt aber auch sehr gesund. Seit einer Woche ernährt er sich ausschließlich von Fruchtsaft und Meditation. Ich stehe auf einer Leiter und schabe die Schichten verkrusteter Vogelscheiße vom Dach. Die Prinzessin redet viel und gerne und bald schon sagt sie etwas, das mich sehr überrascht, obwohl ich es schon wusste. Das Königreich liegt im Sterben. Ganz so hart sagt sie es natürlich nicht, aber sie weiß, dass das Gelände nie ganz abbezahlt wurde und dass die verbrecherischen Abwickler nun das ganze Reich weiterverkaufen wollen. In fröhlicher Gleichmütigkeit sprudelt es aus ihr heraus, während Arjun sich vor Schock am Geländer festkrallen muss. Sie zuckt mit den Schultern und fegt das Schmutzwasser die Stufen herab. Im schlimmsten Fall würde man einen noch besseren Ort finden. Aber so ein Projekt wie das Königreich werde so schnell nicht verschwinden, sagt sie. Egal wie brutal die Kräfte gegen uns vorgehen, hier ist so eine super positive Energie und ein super schönes Gemeinschaftsgefühl und Geld ist hier super egal, findet die Prinzessin. Das ist völlig einzigartig. Ich überlege kurz, ob ich ihr von Hippie-Kommunen erzählen soll. Wagenburgen, Ökodörfern, Hausbesetzern, Aussteigerkolonien oder Kibbuzim. Ich lasse es bleiben. Sie würde eh nicht gehen. Und was wäre schon ein Königreich ohne Prinzessin? Arjun kennt die Schikanen des Establishments noch von früher. In den 80er Jahren war er Teil der Bhagwan-Bewegung, lebte mit hunderten Gleichgesinnten in einem Berliner Mietshaus und studierte die Worte von Meister Osho. Jugendsekte haben die uns damals genannt. Die Deutschen hassen alles, was sie nicht verstehen. Das war auch nichts anderes, als was sie jetzt mit Peter machen. Er sagt das ganz sachte, wie alles ganz sachte ist, was er sagt und tut. Als sich die Kommune auflöste, zog Arjun in ein Meditationszentrum. Ein Leben ohne spirituelle Gemeinschaft war für ihn nicht mehr möglich. Im Zentrum schaute er nach dem Rechten und kochte gelegentlich. Und er hatte Atma, seinen kleinen grauen Kater. Jetzt gibt es auch das Meditationszentrum nicht mehr. Arjun lebt nun in der Stadt, von ein paar hundert Euro Grundsicherung. Den Kater musste er zurücklassen. Seine Wohnung ist nicht groß genug für einen alten Mann und eine Katze. Arjun ist nicht wütend, hat auch kein Problem mit dem Staat, so wie er mit niemandem ein Problem hat. Die Welt ist doch nur ein Traum und alles wird irgendwann lange her sein. Manchmal fährt er mit dem Bus raus zum ehemaligen Meditationszentrum, dann sitzt er da und streichelt Atma. Vielleicht wird er das ja auch noch dürfen, wenn die neuen Mieter kommen. Und wenn Peter dann auch wieder freigelassen wird, sagt er, dann wäre er völlig zufrieden. Er beguckt sich das Treppengeländer und beginnt, den nächsten Quadratzentimeter zu putzen. Ich schaue ihm dabei zu, frage mich, ob hinter der sanften Tristesse womöglich wirklich sowas wie Glück steckt. Die Prinzessin hat hingegen ein ganz massives Problem mit der BRD. Sie lehnt eine zweite Leiter an das Dach und steigt zu mir herauf. Die Normalos da draußen sind doch alle krank. Alle? Absolut. Geht es dir da draußen etwa gut? Sie wartet keine Antwort ab und lässt den nassen Wischmopp auf das Dach klatschen. Aber die Normalos wollen auch nichts anderes. Die wollen krank sein. Oder vielleicht sind die noch nicht so weit. Wenn du denen von alternativen Heilmethoden erzählst, dann rümpfen die nur die Nase. Und dann, weil ich ihr gestehen muss, von alternativer Medizin keinerlei Ahnung zu haben, gibt sie mir einen kleinen Crashkurs. Voller Freude erzählt sie von Radionik und Chakren, von Blutzapping, regelmäßigen Einläufen und gewaltigen Darmparasiten, groß wie Zwergpudel, aber von der Schulmedizin verschwiegen. Ich gebe mir redlich Mühe, aber ein wenig lachen muss ich doch. Es ist unmöglich, ihre an Dämlichkeit grenzende Naivität nicht charmant zu finden. Mit einer immensen Lust stolpert sie von Satz zu Satz. Und immer wieder springt ihre Stimme für bestimmte Sentenzen in den Vortragsmodus eines auswendig gelernten Schulreferats. Durch eine radionische Untersuchung lassen sich die Chakren und Auren nicht nur bestimmen, sondern auch diagnostizieren. Dann freut sie sich über diesen Satz und fügt hinzu, sie selbst habe super gute Auren und höchstens zwei oder drei verrutschte Chakren. Sie strahlt mich an, als erwarte sie eine 1 plus und einen Keks, aber einen veganen. Mit Globuli-Streuseln. Darum unsere königliche Gesundheitskasse. Da kannst du zu echten Heilern gehen. Wie schön. Über 1000 Menschen sind bei uns versichert und kein einziger hat bisher Krebs bekommen. Ich will etwas sagen, weiß aber nicht was. Die Sonne scheint rosa durch ihre Ohrmuscheln und sie blinzelt mir aus ihren großen, hübschen Augen zu. Wirklich, versichert sie. Krebs ist nur in deinem Kopf. Das ist nur ein Symptom, weil du dein Leben ändern musst. Arjun sagt etwas über Fruchtsaft. Ich brauche eine Pause von den beiden gesunden Menschen und gehe frisches Putzwasser holen. Später werde ich lernen, dass Peter Fitzek bekennender Anhänger der neuen germanischen Medizin ist, die sich gegen die jüdische Schulmedizin auflehnt und etliche Krebskranke und Diabetiker ums Leben gebracht hat. Aus den Wasserhähnen im verrotteten Südflügel sprudelt mir braune Brühe entgegen. Die Gänge riechen nach feuchter Erde. Ich male mir aus, wie ich die Prinzessin aus diesem Wirrenreich befreie, den sinistren Freiherrn und seine Lakaien mit wuchtigen Schwerthieben niederschlage und der Prinzessin währenddessen die Grundzüge von parlamentarischer Demokratie und Penicillin erkläre. Arjun können wir auch mitnehmen, ihm ein hübsches Mehrgenerationenhaus finden, irgendwo irgendwas mit ganz viel Apfelsaft und Wärmepflaster für den Rücken und genug Platz für ihn und eine kleine Katze. Nashörner. Über die Philosophen Ludwig Wittgenstein und Bertrand Russell ist eine Anekdote überliefert. Russell verzweifelte an seinem Schüler, der meinte, es gebe keinerlei empirische Erkenntnismöglichkeiten und der Mensch dürfe mittels seiner Sinne nicht auf den Rest der Welt schließen. Selbst der Feststellung Russells, in dem Zimmer, wo die beiden Philosophen stritten, befände sich kein Nashorn, wollte Wittgenstein nicht zustimmen. Ich habe unter alle Schreibtische geschaut, ohne ein Nashorn zu finden, aber Wittgenstein ließ sich nicht überzeugen, schreibt Russell. Eigentlich ist es reine Zeitverschwendung, mit ihm zu reden. Sprache ist mächtig. Wenn jemand behauptet, es könnte ein Nashorn unterm Tisch lauern, dann ist das auch so. Und die Untertanen des Königreichs hören galoppierende Nashornherden hinter Maschendrahtzaun schnaufen. Nashörner sind sture Tiere. Da hilft weder diskutieren noch nachgucken. Ich laufe durch die langen Gänge des Reichs, höre den Gesprächen der putzenden, scheuernden und möbelschleppenden Grüppchen zu. Da erzählt ein Mann mit Bürstenschnitt von US-amerikanischen Militärexperimenten. Ein vollbesetztes Kriegsschiff, einfach weg, unsichtbar für mehrere Minuten und als es wieder auftauchte, war die ganze Mannschaft mit dem Schiff verschmolzen, Fleisch mit Eisen. Weiter unten im Essraum, der früher mal das Schwesternzimmer war, unterhalten sich zwei über Chemtrails, also über Kondensstreifen von Flugzeugen, die hier für geheime Giftgasemissionen gehalten werden. Aber ein paar sind wirklich harmlose Eiskristalle, sagt der eine. Da muss man genau auf Länge und Beschaffenheit achten. Und hinter der Klinik baut Gudrun Tische auf. Sie ist vor einem Jahr mit ihren beiden Töchtern ins Königreich gezogen. 9 und 15 Jahre sind die Töchter alt, aber die Systemschulen, weiß Gudrun, wollen ihre Kinder nur belügen. Plötzlich Aufruhr im Reich. Giovanni kommt mit seinem Eiswagen aufs Staatsgebiet gerollt und das Königreich und seine Besucher stürmen zu ihm hin. 30 Menschen kaufen Eisbecher in den Geschmacksrichtungen Himbeere und Exotik und Ferrero Rocher. Echt italienisches Eis, freut sich die Prinzessin. Die Nachmittagssonne leuchtet lustig auf uns herunter und es bildet sich eine kleine Menschentraube um Wolfgang, einen selbsternannten Rechtsexperten, der irgendwann eine Kanzlei im Königreich eröffnen will. Der weißbärtige Schwabe, der so klingt, als habe er die Backen voller Spätzle, hält einen Vortrag über die völkerrechtliche Grundlage der Reichsbürgerei, womit er eine Debatte auslöst. Denn die Menschen, die sich hierher verlaufen haben, sind nicht nur ein bunter Haufen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, auch als Reichsbürger sind sie von verschiedener Couleur. Die BRD ist eine GmbH, weiß Wolfgang, und der Personalausweis macht uns alle zum Personal dieser Firma, drum auch Personalausweis. Und drum hat er seinen zerstört, sich zum souveränen Menschen erklären können und seinen Namen markenrechtlich schützen lassen. Wenn die Verbrecher einen Brief an mich adressieren, kriegen die von mir postwendend eine Rechnung oder Anzeige. Er hält sich beim Lachen den Bauch, als könne der sonst wegfliegen, und eine Frau mit Lippenstift, dick wie Marmelade, nickt und findet das alles ganz richtig. Ein anderer, mit 2 Kugeln Schoko und Sahne, ist mit Wolfgangs Ausführungen aber so gar nicht einverstanden. Er ist der Meinung, dass man sich nur einen Staatsangehörigkeitsausweis, den sogenannten gelben Schein, besorgen müsse. Der sei nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913, das hieß wirklich so, die offizielle Bestätigung, dass man Bürger des Deutschen Reiches sei. Dann rattert er in rasanter Geschwindigkeit allerlei Paragraphen und Artikel herunter. Die Dame mit dem marmeladendicken Lippenstift nickt abermals und findet auch das alles ganz richtig. Nun meint allerdings ein barfüßiger Esoteriker mit traurigen Augen und einer Kugel Pistazie, man müsse sich vor dem gelben Schein hüten. Das sei ein Trick des Regimes, denn die Leute, die einen beantragen, geben sich ja als Systemkritiker zu erkennen. Nein, sagt der Barfüßige, man müsse nur mit den Füßen auf dem Boden stehen. Mehr braucht es nicht. Zwei Füße und ein Land. Da darf nichts dazwischen sein. Und das Königreich, das würde uns den Boden zurückgeben. Jetzt nickt nicht nur die Dame mit dem Lippenstift, damit sind hier alle einverstanden. Ich lecke an meiner Kugel Schokominze, die Sonnenstrahlen fallen so nett und Elrond, der Hund, darf die Sahnereste aus den Pappbechern schlecken. Nothing but the truth. Natürlich ist das alles Quatsch. Aber debattieren würde nichts bringen. Das weiß vermutlich jeder, der schon einmal versucht hat, mit einem Verschwörungstheoretiker zu diskutieren. Zum Beispiel mit einem sogenannten Truther, der es für die Wahrheit hält, dass der Anschlag vom 11. September von den Amerikanern selbst orchestriert wurde. Zum Beispiel mit einem Bekannten, zum Beispiel in einer Kneipe, zum Beispiel beim Bier. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich ihm ungläubig gegenüber saß, meinem Bekannten, einem studierten und keineswegs dummen Menschen. Ich klammerte mich an mein Glas und hatte ihm so rein gar nichts entgegenzusetzen. Da waren zunächst seine guten Argumente. Denn zum einen gibt es ja Fälle realer Verschwörungen, sei es Guantanamo Bay, die Iran-Contra-Affäre, die Überwachungen der NSA, die Liste geht weiter. Die wurde mir als erstes vorgehalten. Zum anderen wusste er auch schlichtweg mehr als ich. Sehr viel mehr. Über Stahlträger und Wolkenkratzerarchitektur, Flugzeugtreibstoff und Sprengstoffrückstände, über Einsturzwinkel und das dritte Hochhaus, das einfach so weggesackt sei, und über allerhand Ungereimtheiten in der offiziellen Story der 9-11-Kommission. Noch immer kann ich dazu nichts sagen oder irgendwas davon widerlegen. Wie auch. Die Welt ist ein recht großer Ort, und man muss sich irgendwann damit abfinden, dass man innerhalb einer Lebensdauer nicht alles durchsteigen kann. Ich weiß weder, wie ein Verbrennungsmotor noch wie meine Nebennieren oder das WLAN funktionieren. Bin mir nicht mal sicher, wofür WLAN eigentlich steht. Ich bin auf Quellen und Experten angewiesen, auf Bücher und Menschen, die ich für qualifiziert halte. Und mein Bekannter in der Kneipe, damals vor ein paar Jahren, der lehnte diese Quellen und Experten eben kategorisch ab. Verweigerte sich, hatte grundsätzlich das Gefühl, angelogen zu werden, hat sich seine eigenen Quellen gesucht. Wir mussten aneinander vorbeireden. Laut der jüngsten Autoritarismusstudie der Uni Leipzig sind bis zu 40% aller Deutschen für Verschwörungstheorien empfänglich. Konservativere Schätzungen gehen von 25-30% aus. Aber diese Zahlen bedeuten nicht besonders viel. Wir leben nun mal in einer Welt, in der man leicht das Gefühl bekommen kann, angelogen zu werden. Oft genug zu Recht. Aber man kann sich dann eben auch allzu leicht verlieren. Vielleicht sucht man dann irgendwann eben im Internet ein wenig nach den wahren Tätern des 11. September oder den wahren Herrschern über die Deutschen. Oder man schreit ganz einfach Lügenpresse und vermutet ein Nashorn in der Besenkammer. Eine Frage hatte ich dann aber doch an meinen Bekannten, damals in der Kneipe. Ich fragte ihn, wie das alles genau möglich sei. Wer habe denn die Macht, all die Journalisten, Wissenschaftler, Augenzeugen und Politiker zum Schweigen zu bringen? Für wen lohnt sich das? Für die USA ja sicherlich nicht, denn so einen Krieg kann man auch wesentlich einfacher vom Zaun brechen. Aber mein Bekannter, der nahm nur einen Schluck Bier und grinste schief. Gute Frage, sagte er bedeutungsvoll. Vegane Götter und die ewige Gesundheit. Wir sitzen hinter der Klinik an langen Tischen, neben uns Linsen, Nudeln und rote Beete aus großen Töpfen, alles vegan, alles bio, alles günstig, denn das Geld ist im kränkelnden Reich knapp geworden. Neben mir sitzt Johannes. Wir haben uns zum Rauchen gemeinsam außer Landes geschlichen, sowas verbindet, nun strahlt er mich ständig an. Wir sind unter uns, alle aufgewacht, alle gesund. Wunderschön hier, oder? Total, sage ich, weil ich nichts anderes sagen kann und folge dem Tischgespräch. Die Jungs um uns herum sind allesamt dünn oder durchtrainiert oder beides und haben trotz der Jahreszeit gesunde Sonnenbräune. Meditation und Mondwasser zahlen sich aus. Es ist ein ruhiges Gespräch über das Weltgeschehen. Nur eben, dass dieses Weltgeschehen vollkommen abgefahren ist. Mit den Chemtrails würde auch das Wetter manipuliert, erklärt einer von ihnen, und alle nicken, das verstehe sich ja von selbst. Und ein älterer mit Halbglatze fügt an, dass man ja auch bei Terroranschlägen absonderliche Wetterphänomene beobachten könne. Zur Vertuschung, wie beim Angriff auf den Berliner Weihnachtsmarkt, ist ja klar, wer dahinter steckt. Alle außer mir scheinen die Antwort zu kennen. False flag, murmelt Johannes. Man darf nicht vergessen, dass die dir mit der Impfung auch RFID-Chips einspritzen. Die wissen also sehr genau, wo wir jetzt gerade sind. Ich bin mir hingegen nicht mehr ganz sicher, wo wir sind und weiß auch nicht, wofür RFID steht. Ich nicke trotzdem mit Kennermiene, kopiere Johannes, der lächelnd zuhört, ein wahrer Connoisseur des Wahnsinns. Und plötzlich redet er von UFOs. Von UFOs, fliegenden Untertassen und so. Und wieder nicken alle. Ja, möglich, sagt einer und antwortet auf Johannes' Überlegungen mit Sätzen über die kosmische Liebe Jesu. Und ein anderer erwidert mit einem Exkurs über ultraviolette Pentagramme auf Banknoten. Photonenmaschinen folgen auf quantenphysikalischen Energieaustausch. Ja, möglich, aber denk nur an die Klimakonferenz. Dazwischen geht es kurz um indische Gottheiten. Bislang dachte ich, ein Verschwörungstheoretiker suche sich eine, seine Theorie und vergräbt sich in der. Weit gefehlt. Egal, was gesagt wird, egal wie abstrus, jede Verschwörungstheorie, die man sich nur ausdenken kann, wird akzeptiert. Ja, möglich, sagt dann einer und nickt. Völliger Wahnsinn, könnte man meinen. Paranoia oder Schizophrenie, auf jeden Fall Spinnertum allerhöchster Ordnung. Aber das ist es nicht. Dahinter steckt System. Die Überzeugung, dass es keine Zufälle gibt, keine Paradoxe, nichts Unerklärliches. Alles auf der Welt lässt sich zurückführen auf die Machenschaften der Verschwörer. Selbst die eigene Paranoia. Das ist keineswegs irre, das ist hyperrational. Hier drinnen sind wir gesund. Die Prinzessin, der Österreicher, Johannes, alle haben sie mir Besserung versichert. Das Königreich mag todkrank sein, aber mich wird es gesund machen. Die Wellness-Klinik als Staat. Was als geistige Erkrankung gilt und was nicht, ändert sich über die Zeit und von Gesellschaft zu Gesellschaft. Vor 100 Jahren galt Homosexualität noch als pathologisch und der Depressive als melancholische Trantüte. Die Definitionen von Geisteskrankheit ändern sich eben, auch von Land zu Land. Und in diesem hier wurden sie einfach wegdefiniert. Hier drinnen sind wir alle gesund. Oder wir werden es. Alles Kranke, Böse und Schlechte in uns, das projizieren wir auf die Welt hinterm Maschendraht. Wir sind nicht irre. Wir sind aufgewacht. Auch wenn die da draußen das nicht verstehen. Die wollen krank sein, hatte die Prinzessin mir gesagt. Der Schriftsteller Boto Strauß schrieb einmal, die fanatische Nationalsozialistin, die ich als Kind in der eigenen Verwandtschaft hatte, galt nach dem Krieg auf einmal als die Verrückte. Sie. Eben noch die gesündeste, geeinteste. Johannes strahlt übers ganze Gesicht. Wie in Trance werden die Theorien vorgetragen, fließen zusammen irgendwo in der Mitte des Tisches zwischen Nudeln und Bananen-Kiwisäften. All die Theorien haben den gleichen Stellenwert. Nichts ist mehr oder weniger wahr, nichts dumm oder klug. Hauptsache ist, wir wissen das, was die uns verschweigen wollen. Die verkaufen uns Lügen, aber wir... im Kollektiv schöpfen eine eigene Wirklichkeit. Wir, die wir hier sitzen und reden und essen, sind mächtig. Wir sind vegane Götter. Wir schaffen Wahrheit. Wer die sind? Immer wieder ist von der New World Order die Rede, der neuen Weltordnung oder einfach NWO. Drei Buchstaben, die als Chiffre für alles das stehen, was im Verborgenen geschieht. Manche glauben, die NWO sei der ultimative Geheimbund, die Bezeichnung für ein exklusives Grüppchen von Verschwörern. Andere glauben, die NWO sei das Ziel, das die heimlichen Weltregenten anstreben. Aber einig sind sich alle, dass die NWO der Feind ist, der Endgegner, das Böse auf der Welt. Das sind die Gewissheiten hier. das Glaubensbekenntnis. Die Wolken sind Gift und das Wasser ist Gift und die Erde ist Gift. Der Nachbarspion, die Mutter gekauft, die Kinder verstrahlt. Medizin eine Lüge und Physik eine Lüge, Chemie eine Lüge, nur nicht in Trails. Magie gibt es wirklich, aber Länder gibt's nicht. Geld ist Betrug, aber Gold funkelt hübsch. Die Steine heilen, die Impfung macht krank. Paul McCartney ist tot und Elvis Presley lebendig. Die Erde ist flach und der Mond ist aus Käse. Sie sind hinter dir her in Ewigkeit. Amen. Mich würde trotzdem interessieren, wer die eigentlich sind. Diese NWO, die Verschwörer. Blutmagie und Traurigkeit. Ich kenne die Eliten mittlerweile sehr genau. Die Eliten sind die, die man in der Presse kaum hört, aber ich kann die Familien ziemlich genau benennen. Johannes chauffiert mich zum Bahnhof. Zum dritten oder vierten Mal musste ich versichern, dass auch ich vorhabe, wieder ins Königreich zurückzukehren. Dann setzt sich der silberne Opel Astra in Bewegung. Es ist warm im Wagen, ein wenig stickig, riecht nach Duftbaum, Geruchsnote, Sportfrische. Johannes ziert sich ein wenig, mir zu verraten, wer hinter der großen Verschwörung steckt, hinter all den Angriffen auf das deutsche Volk, von denen er und die Untertanen mir erzählt haben. Die Eliten, sagt er wieder und immer wieder. Aber wer soll das sein? Das musst du selbst rausfinden, sagt Johannes, während das Königreich im Rückspiegel verschwindet. Das ist ein schwieriger Weg und das schockt dich, wenn du die Erkenntnis hast. Einer meiner Bekannten hat dann auch Selbstmord gemacht, hat es nicht ertragen. Wir biegen auf eine Landstraße ein. Aber das ist unser Krieg. Johannes erzählt in einer angespannten Ruhe. Das ist der eine Grund, weshalb seine Geschichten beklemmend sind. Der andere Grund, sie erinnern stark an andere Geschichten, oder nein, sind deckungsgleich mit anderen Geschichten, alten Geschichten. Nur das Wort Jude hat Johannes ausgetauscht. Wir fahren ein wenig zu schnell und ich stammle ganz fürchterlich. Ja, aber wer sind die denn? Die, Satanisten, Politiker, Juden? Keine Reaktion von Johannes. Oder andermenschliche Humanoide? Wo verortest du das? Ich weiß nicht, wie man solche Fragen gerade formulieren kann. Johannes schaut mich nun an, als wäre ich hier der Irre. Irgendwie zurecht. Aha. Dir fehlt also ziemlich viel Basiswissen, da müsste ich weit ausholen. Und Johannes holt weit aus. Die antijüdische Verschwörungstheorie von Ritualmorden war, genauso wie die des Brunnenvergiftens, ein beliebter Grund für Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Der Jude, der raffgierige Gottesmörder, so geht die im Mittelalter entstandene Legende, entführt das Christenkind, um sein Blut zu trinken. Die Nazis übernahmen dieses Motiv. Der Jude, den man nur schwer entlarvt, weil er frecherweise unerkennbar unter den Deutschen wandelt, ist und bleibt ein Blutsauger und das Volk wehrt sich gegen das Finanzjudentum und die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Johannes erzählt vom Kampf gegen die Dunkelwelt. Von pechschwarzen Eliten, die wir wegen unserer Eigenschaft als Lichtwesen, auch ich sei eines, das merke man, nicht erkennen könnten. 3000 Kinder würden jedes Jahr in Deutschland verschwinden, unauffindbar, und die Presse schweigt. Und Johannes spricht von geheimen Ritualen, von Missbrauch, Vergewaltigung und Aderlass, Kinderschreien und durstigen Illuminaten und Blutmagiern, Mitgliedern von Hochfinanz und Wirtschaft, und sie löschen ihren Durst mit dem Blut unschuldiger deutscher Kinder, werden dadurch mächtiger und mächtiger und mächtiger. Nach 1945 und 6 Millionen Ermordeten, ließ sich das mit der jüdischen Weltverschwörung nicht mehr so gut in der Öffentlichkeit sagen. Niemand konnte mehr behaupten, nicht zu wissen, wohin der dämonologische Judenhass geführt hatte. Und der Philosoph Karl Popper prägte den Begriff Verschwörungstheorie in unserem heutigen Sinne. Die Antisemiten hatten also ein Sprachproblem. Aber das ließ sich lösen, mit ein paar Codes und Chiffren. Man sagt einfach nicht mehr Jude. Den Rest der Theorie behält man bei. Man spricht fortan von der kosmopolitischen Finanzelite, der internationalen Logenszene oder, und schon ist man vor dem Vorwurf der Volksverhetzung gefeit, einfach von den Zionisten. Die mag sowieso keiner. Und die harten Verschwörungstheoretiker, die sprechen von der neuen Weltordnung, von Illuminaten oder, wie der britische Rechtsesoteriker David Icke, von Echsenmenschen. Oder, und das lerne ich gerade, wie der verwirrte Johannes, von Blutmagiern und Satanisten. Das ist unser Krieg, Licht gegen Dunkel, sagt Johannes. Verwirrend nur das eine. Johannes versteht die Codes und Chiffren selbst nicht mehr. Die Satanisten sind überall, überall, sagt er, Schulterblick. Jede Machtposition hätten sie infiltriert und eingenommen, glaubt er. Man sagt nicht umsonst, die haben blaues Blut. Er benutzt Chiffren und Verweise und die verweisen auf nichts mehr. Die lösen sich ab. Antisemitismus ohne Juden. Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Das schrieb Jean-Paul Sartre 1944 quasi aus gegebenem Anlass. Der Antisemit, sagt Sartre, braucht den Juden. Sowohl als minderwertigen Menschen als auch als Bösewicht, um sich selbst in seiner Überlegenheit und moralischen Unschuld zu bestätigen. Blutmagie braucht Opfer. Blut und Tod, da kann nichts Gutes rauskommen dabei. Johannes Stimme ist immer noch ruhig, aber auf seiner Stirn pulsiert eine Vene eifrig vor sich hin. Kannst du mir folgen? Ich kann. Johannes hat keinen Kafka im Kopf. In seinem Kopf wütet ein fiebriger Hieronymus Bosch, hat seine Schädelinnenwand mit einem teuflischen Höllenfresko beschmiert. Und vielleicht wütet da auch ein kleiner Xavier Naidoo. Naidoo, der Superstar des schnulzigen Deutschpops, der immer wieder in bester Reichsbürgermanier dem deutschen Staat seine Legalität abspricht, hat 2012 einen Song mit dem Rapper Kool Savas aufgenommen. Wenn die Treibjagd beginnt, ziehen sie los, um zu wildern, denn ihr Durst ist unstillbar und schreit nach einem Kind. Okkulte Rituale besiegeln den Pakt der Macht. Mit unfassbarer Perversion werden Kinder und Babys abgeschlachtet, Teil einer Loge, getarnt unter Anzug und Robe. Das rappt Savage in dem Song. Und dann kommt Xavier und sehnt sich mit seiner schmierig schönen Stimme nach ein paar starken Führern, die dem ein Ende bereiten. Und das ist seine Wortwahl, nicht meine. Wo sind unsere Helfer, unsere starken Männer? Wo sind unsere Führer? Wo sind sie jetzt? Das Album erreichte die Spitze der deutschen Charts. Johannes mag Xavier Naidoo. Den mag eigentlich jeder, der auch das Königreich mag. Wir fahren zu schnell. Was ist nur mit Johannes passiert? Was mit Johannes passiert ist? Johannes kann sich nicht erinnern, wann genau sein Interesse für das Übernatürliche und Wahrhaftige begonnen hat. Da war schon immer ein bisschen was, verstehst du? Er sei religiös aufgewachsen und als kleines Kind in der Kirche habe er immer zu weinen begonnen, sobald der Pfarrer sprach. Spannend, oder? Wieso kann ich Sachen spüren, die andere nicht spüren können? Ich wusste damals nicht, dass ich eine hypersensitive Person bin, ein HSP-Mensch. Ich merke alles Mögliche, wahrnehmungstechnisch. Und dann macht er eine Pause, eine komische Pause, in der er nicht atmet, nur fährt, Gang wechselt, abbiegt. Johannes? Und dann war da die Sache im Kloster. Die Sache im Kloster. Die Sache im, soll ich nachfragen? Schweigen? Ihn bitten, wieder auf die Straße zu achten? Ich stottere und formuliere ungelenk an einer Frage herum, aber er fällt mir ins gestammelte Wort. Was soll schon passiert sein? Da ist halt was passiert. Etwas. Ist aber auch gut, ja? Er wirkt gefasst. Ist lange her. Beinahe so, als tue es ihm leid, mich beunruhigt zu haben. Das sind solche Momente, die haben wir doch alle. Und dann fragen wir uns halt, warum ist das passiert? Andere, die werden von einem Lastwagen erwischt oder verlieren einen Freund oder haben eine Nahtoderfahrung, ja? Bei mir war es halt im Kloster. Dann machst du die Augen auf und dann siehst du Dinge. Johannes seien dann Kleinigkeiten am Nachthimmel aufgefallen. Unnatürliche Bewegungsmuster der Sterne waren da, Lichter, die keine Satelliten sein konnten, tanzende Punkte in der überwältigenden Unordnung des Weltraums. Und irgendwann kam es sogar zu einer Begegnung. UFOs? Johannes erklärt das nicht weiter. Stattdessen macht sein Hirn einen Salto. Er erzählt jetzt von all den Büchern über den Krieg, die ihm sein Vater früher zu lesen gegeben hat. Die hätten denen im Schulunterricht widersprochen. Sie wären eben nicht von den Siegermächten gedruckt worden. In jeder Epoche der Geschichte gibt es solche Lügen und ich kann dir genau sagen, wo. Und er beginnt mit der Sphinx und den Pyramiden, die ja nachweislich viel älter seien, als wir denken. Wer hat die also gebaut? Ich rede ja nicht unbedingt von Außerirdischen. Das muss ja gar nicht sein. Ich sag bloß, mach dir doch mal den Kopf frei und versuch dir das zu erklären. Mit zerfetzten Satzkonstruktionen beginnt er ein jahrtausendealtes Makrosystem aus Intrigen, Seilschaften und Täuschungen zu skizzieren, ohne dabei einem Gedanken mehr als 10 Sekunden folgen zu können. Ich überlege derweil immer noch, nach dem Kloster zu fragen, aber was soll man da fragen? Johannes hat das Kloster aus der Erde gerissen, hat es in einen kosmischen Plan voller Verschwörungen eingewebt, ein Plan so bösartig und so gigantisch, dass das Geschehnis im Kloster völlig logisch und fürchterlich klein erscheint. Wenn die Sphinx nicht von Menschenhand erbaut worden ist und die Pyramiden von übernatürlichen Geheimbünden, dann ist das, was im Kloster geschehen sein mochte, nicht mehr so wichtig. Es ist nur noch einer der abertausenden tanzenden Lichtpunkte am Nachthimmel. Was soll ich da groß nachfragen? Oder hat er sich das alles ausgedacht? Ich schäme mich für den hässlichen Verdacht. Johannes kämpft sich noch immer durch die Lügen der Menschheitsgeschichte. Tobias, denk an den Zins. Ich tue so, als dächte ich an den Zins. Und die Verbindungen von Eliten und der Freimaurerei. Da ist so viel Wissen, du musst dich nur entscheiden, welchen Weg du... Johannes hält abrupt Satz und Wagen an. Wir stehen an einer Kreuzung. Links, rechts, geradeaus? Ich weiß nicht, ob er mich wirklich nach dem Weg fragt oder ob das Teil seiner Erzählung ist. Wo müssen wir lang? Zischt er mich an. Wir biegen ab und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns jetzt verfahren werden. Hat dir denn dein Wissen geholfen? Was? Johannes klingt genervt. Ob dir dein Wissen, die Bücher und so, ob dir das geholfen hat, als du klein warst? Wurde das Leben einfacher dadurch? Nein, Johannes schnauft. Nein, das hat mir das Leben schwer gemacht. Ich habe mir dadurch schon die Schule zur Hölle gemacht. Mit jeder Theorie, jeder neuen Information, die der kleine Johannes in die Hände bekam, rannte er zum Lehrer. Er verlangte Antworten. Und als er keine bekam, verlangte er zumindest Aufmerksamkeit. Er hatte es doch schwarz auf weiß in der Hand. In all den Büchern, die er aufspürte und zusammentrug, da stand es drin. Er spürte es in den Knochen und hörte es in der Stille rauschen. Da war eine andere Wahrheit. Der Lehrer hat dann gesagt, Johannes, hör mit der Scheiße auf. Und das war's. Er lehnt sich vor und greift das Lenkrad, als wolle er hineinbeißen. Die Mitschüler haben ihn ausgelacht, ihn gehänselt. Jedes Jahr nach den Sommerferien fragt ihn einer, ob er immer noch an UFOs und Nazis auf dem Mond glauben würde. Und Johannes stellte sich dann hin und sagte so laut, dass alles hören konnten, »Ich glaube nichts, ich weiß Sachen.« Und dann lachten wieder alle. Aber Johannes ließ sich davon nicht abbringen. Alle haben mir klarmachen wollen, dass es entweder keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, oder gleich, dass das alles wertlos ist. Alles wertlos. Die Stimme noch immer ruhig, beinahe monoton, aber der Kopf jetzt rostrot verfärbt. Dann haben sie mir auch noch Schizophrenie diagnostiziert. Ich will 1003 Fragen stellen, aber er kommt mir wieder zuvor. Mann, wir sind falsch! Er reißt das Lenkrad rum, wir halten am Straßenrand. Ich bin nicht gut in Multitasking. Ungelenk greift er zwischen den Sitzen nach hinten, durchforstet das Gerümpel auf der Rückbank nach einem Navigationsgerät. Trotz offenem Fenster und sportfrischem Duftbaum ist es stickig im Auto. Auf Belziger Straße nach Südosten fahren, dann rechts halten, um auf Puschkinstraße zu kommen. Zum Glück, eine Stimme der Vernunft. Und der Bahnhof ist auch nicht mehr weit. 15 Jahre war Johannes verheiratet. Seine Frau hat ihn machen lassen, hielt seine Beschäftigung für ein exzentrisches Hobby. Aber ich möchte mein Wissen auch umsetzen. Wir müssen in den Kreisverkehr, sagt das Navi. Und dann hat sie mich vor die Wahl gestellt, sagt Johannes. Und ich habe ihr gesagt, Mädchen, ich mach das zu lange für einen Rückzieher. Aber der Satz mündet in einem leisen Gezische, ein wütend brodelnder Wasserkocher. Die Menschen hier im Reich, das sind schon die Harten. Ich weiß nicht, ob ich auch ein Harter bin. Ich habe das Gefühl, das ist für die einfacher als wie für mich. Ein kurzer Lacher. Das ist nicht leicht. Ich schaue aus dem Fenster. Es ist heiß im Auto und traurig. Johannes zischt, wispert, brodelt vor sich hin. Wir werden klein gehalten. Da heißt es dann immer nur, du kannst das nicht oder du hast keine Ahnung. Und die Eliten, die wissen das alles, sitzen in ihrer Dunkelwelt und ich habe dafür Beweise. Und dann nennen die mich Verschwörungstheoretiker, hallo? Was hat das mit Verschwörung zu tun? Wenn ich eine verifizierte Quelle habe, muss ich dir das Fremdwort erklären oder was? Der Wagen hält und langsam schwillt der rostrote Kopf wieder ab. Die Vene zieht sich in die Stirn zurück. Alles wieder gut. Als habe er sich gerade nur ein wenig über die Benzinpreise oder die Vorgartenbepflanzung der Nachbarn aufgeregt. Ich atme erleichtert aus. In der Nacht kann ich nicht schlafen. Habe ich einem schwerkranken Mann dazu geraten, sein Leben wegzuwerfen? Auf jede Frage, jede Versicherung, die er von mir haben wollte, habe ich genickt und gelächelt und ihm ein »Ja, Johannes« zugeflötet. »Ja, Johannes, es ist ganz wunderbar hier. Ja, Johannes, das Essen ist prima. Aber ja, Johannes, Psychotherapie ist natürlich eine satanistische Praxis der verschwörerischen Eliten. Und ja, selbstverständlich ist König Peter mindestens genauso geil wie Jesus Christus. Ja, Johannes, es erfordert großen Mut, hierher zu ziehen. Und ja, Johannes, du sollst das definitiv tun. Deinen Job kündigen, dein gesamtes Hab und Gut verschachern und zu einer verschissenen Sekte ziehen, die innerhalb des nächsten Jahres implodieren wird. Ja, Johannes, tu das. Ich bestärke dich in deinen messerscharfen Gedanken und wohlüberlegten Vorhaben. Schließlich greife ich nach meinem Handy und wähle Johannes Nummer. Noch vor dem ersten Freizeichen lege ich wieder auf. Satan und die Kinderschänder. Ist Johannes im Kloster missbraucht worden? Die Frage lässt mich nicht in Ruhe. Und dann recherchiere ich ein wenig dem Verschwörungsmythos der satanistischen Kindsentführungen hinterher. Wenn Kinder im Namen Satans gepeinigt werden, titelte die Welt im August 2010. Und schon 1990 wusste die Bild, Satans Sekten opfern jährlich 10.000 Kinder. So spektakulär die Schlagzeilen, so mau, nein, so nicht existent die Beweislage. Das sagt auch Frau Dietrich von der Berliner Stelle für Sektenfragen. Sie klingt frustriert und ein wenig traurig. Immer wieder erkundigen sich bei ihr Menschen sorgenvoll nach dem Treiben kinderklauender Satanistensekten, die es vermutlich gar nicht gibt. Allerdings gibt es Menschen wie Frau Dr. Michaela Huber, eine noch immer praktizierende Psychologin. Ihr populärwissenschaftliches Handbuch »Multiple Persönlichkeiten – Überlebende extremer Gewalt« erschien 1995 im Fischer Verlag. Gleich zu Beginn warnt sie die Leser, »Seien Sie darauf gefasst, dass es Ihnen schlecht wird.« Rechnen Sie damit, von Grausamkeiten zu erfahren, von denen Sie auch in Ihren schrecklichsten Albträumen noch nicht heimgesucht wurden. Ich fasse mich also, stelle mir eine Kotztüte bereit, blättere um und schon beschreibt mir Frau Dr. Huber eine erste Sektenfolterszene, ein brutales Ritual. Das Kind muss auf glühenden Kohlen laufen, wird mit Holzstäben, Nadeln und Fackeln traktiert, immer wieder vergewaltigt. So schrecklich seien diese Erlebnisse gewesen, schreibt Huber, dass sich die Patientin in über 50 Personen aufspaltete. Das ist bereits Hubers gesamte wissenschaftliche These. Wird man als Kind von so einer Sadistensekte gefoltert, zerspringt einem die Persönlichkeit in ein paar Dutzend Teile wie Porzellan. Ich bin kein Experte, aber das erinnert mich an die Wissenschaftlichkeit eines Tom-und-Jerry-Cartoons. Wenn dir ein Blumentopf auf den Kopf fällt, hast du Amnesie, vergewaltigt dich der Satanist, spaltet sich die Persönlichkeit. Seit Mitte der 80er Jahre häufen sich Fälle, in denen Psychotherapeuten ihre Patienten zu Missbrauchsopfern machen, die sie nie waren, die ihnen falsche Erinnerungen geben. Da meinte sich etwa eine US-Amerikanerin zu erinnern, langjähriges Opfer eines pervers-satanistischen Kults gewesen zu sein, den Tod einer 8-Jährigen miterlebt zu haben, gezwungen worden zu sein, ein Neugeborenes zu verspeisen. Sie war davon überzeugt, 120 Persönlichkeiten zu haben. Diese Pseudo-Erinnerungen und Erkenntnisse kamen ihr in jahrelanger Behandlung des Psychiaters Kenneth C. Olson, der bei ihr auch Hypnose und, wirklich wahr, Teufelsaustreibungen anwandte. In Kapitel 3 zieht Frau Dr. Huber dann so richtig vom Leder. Das Grauen pur, satanische Sekten und rituelle Misshandlung. Huber erzählt von neonweißen und finsterschwarzen Folterkellern, Fleischerhaken und Peitschen, Sadisten in schwarzen Roben und grotesken Masken. Fußnoten sind kaum welche nötig. Als Quelle reichen ihr eigene Patientinnen und die amerikanische Biografie eines vermeintlichen Opfers einer Satanistenbande. Es ist ein notgeiler Exploitation-Text, Marquis de Sade für Arme. Sie spürte die raue Kälte der Granitplatte unter ihrem kleinen, nackten Körper, heißt es da, und sie fühlte immer noch nichts, als Männer und Frauen in ihre Nacktheit eindrangen mit bloßen Händen und seltsam langen Gegenständen. Huber weiß, dass sich Ähnliches auch in Deutschland abspielt, und da sie das ja selbst weiß, benötigt sie auch für diese Behauptung keine Quellenangabe. In einem Interview spricht sie sogar von einem modernen Sklavenmarkt. Da werden Kinder wie Pizzen frei Haus zu Partys geliefert. Der Zulieferbetrieb wird von Geschäftsleuten organisiert, die sich dann auch um die Entsorgung kümmern. Und plötzlich sind wir wieder bei den rechtsextremen Wahnvorstellungen. 2016 machte unter dem Stichwort Pizzagate eine Verschwörungstheorie international die große Runde. Im Keller der Pizzeria Comet Ping Pong in Washington D.C. werden Kinder rituell vergewaltigt. Die Täter sind Politiker und Logenmitglieder. Hillary Clinton sei da ganz vorne mit dabei, hieß es, und Comet Ping Pong mit den Anfangsbuchstaben CP stehe, wie auch Cheese Pizza, eigentlich für Child Pornography. Der Name des Betreibers John Elefantis klinge so ähnlich wie J'aime les enfants, also ein Bekenntnis zur perversen Kinderliebe, und Clintons Wahlkampfmanager habe eigenhändig Kinder entführt. Und so weiter und so fort. Das Ganze wäre furchtbar albern und ziemlich lustig, wäre dann nicht am 4. Dezember 2016 ein mit Sturmgewehr bewaffneter Mann in die Pizzeria gestürmt, um die Kinder aus dem Keller zu befreien. Vergeblich. Die Pizzeria Comet Ping Pong hat keinen Keller. Über Pizzagate müssen wir nochmal sprechen, singt Xavier Naidoo 2017 in seinem Anti-BRD-Song Marionetten. Das Album mit dem schönen Titel Mann, Heim schaffte es immerhin auf Platz 6 der deutschen Charts. Frau Dr. Huber hat recht. Mir ist nach der Lektüre ihres Buches kotzübel. Widerliche Scharlatane wie sie bringen mich dazu, die Erfahrungen eines möglichen Opfers sexueller Gewalt in Frage zu stellen. Eine Interviewanfrage lehnt Dr. Huber ab. Armer Johannes. Im Zweifelsfall will ich ihm glauben. Und selbst wenn ihm nichts zugestoßen sein sollte, ist er Opfer. Das Königreich und die Nazis. Geschichtsrevisionismus. Das gibt es nicht. Nein, das kann nicht sein. Johannes atmet schwer ins Telefon. Zwischen den Sätzen ewig lange Pausen, die Sätze selbst maschinengewehrartig rausgeballert. Es klingt, als würde er mit Tränen kämpfen. Aber nein, Johannes Traurigkeit ist eine tränenlose. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am Tag zuvor, keine 3 Wochen nach meinem Besuch, ist das Staatsgebiet verkauft worden. Die Wittenberg Gemüse GmbH möchte dort zukünftig polnische und ukrainische Saisonarbeiter unterbringen. Die Untertanen weigern sich auszuziehen und berufen sich auf ihre Mietverträge mit dem König. Gerne würde Johannes seinem Königreich beistehen, aber er wohnt zu weit weg, hat seinen Job, kann ja nicht alles stehen und liegen lassen. Was kann man machen, Tobias? Jetzt nehmen sie uns den Boden weg. Was kann man machen, wenn die einem den Lebensraum stehlen? Sag es mir, bitte. Ich weiß es nicht. Lange Pause. Hallo, bist du noch dran? Tobias, du musst deine Ruhe behalten. Das ist wichtig. Wir müssen defensiv bleiben, so wie Peter. Du schaffst das, oder? Versprich es mir. Ich verspreche es und nehme ihm vorsichtshalber dasselbe Versprechen ab. Licht und Liebe, Tobias. Das ist unser Gruß. Licht und Liebe, Johannes. Ich habe Johannes versichern müssen, wieder ins Reich zu fahren und dort an seiner Stadt positive Energie zu spenden. Und so sitze ich bald darauf im minzfarbenen Seminarraum unter einer gigantischen Landesflagge. Vorne der Freiherr Benjamin. Er knetet seine Hände, sein Blick wandert ruhelos umher, er sieht mitgenommen aus. Die Zukunft des Reichs mag so ungewiss sein wie noch nie. Aber dennoch sind 12 Gäste erschienen. Neulinge wie Langzeitunterstützer, fast alles Männer. Sie sitzen vereinzelt, die Arme vor Bauch und Brust verschränkt. Die Zuneigung zum Königreich eint, genauso wie die Skepsis vor allen anderen. Man lässt mindestens 4 Stühle Platz zum Nebenmann. In der 3. Reihe eine junge Frau mit hippem Pagenschnitt und stilsicherer Brille. Sie zieht die Blicke der Männer auf sich, will irgendwie nicht ins Bild passen. Benjamin begrüßt uns zum Infoabend und dem anstehenden Wochenende und er beteuert, dass der angebliche Verkauf des Geländes kein Grund zur Sorge sei. Es gebe Lösungen, sagt er, viele Lösungen, gute Lösungen, alle zum Greifen nah. Der Käufer sei nicht glaubwürdig und sowieso eine Gemüse-GmbH werde sie nicht vertreiben. Wir sollen hier weg wegen Paprika und Tomaten? Nein, alles kein Grund zur Sorge. Viele hatten von den Neuigkeiten noch nicht gehört. Neben mir schimpft Mirko leise vor sich hin. Der Malermeister aus Brandenburg ist für das Seminar für freies Unternehmertum im Königreich gekommen. 225 Euro hat er dafür gezahlt. Wirklich kein Grund zur Sorge, wiederholt Benjamin ein weiteres Mal. Und als sich das Gemurmel legt, beginnt er seinen Vortrag. Freiherr Benjamin will uns vom Königreich als dem besseren Deutschland überzeugen und darlegen, weshalb wir Zeit, Energie und Geld investieren sollen. Aber es will ihm nicht so recht gelingen. Seine kontrollierten Bewegungen wirken hölzern, seine überdeutliche Aussprache künstlich, immer wieder gerät er ins Stottern. Vom gruseligen Demagogen, der mir letztens am Lagerfeuer begegnet ist, ist kaum noch was zu erkennen. Und dann, nach nur wenigen Minuten, gibt sich auch noch die junge Frau mit der geschmackvollen Frisur und der modischen Brille als Wissenschaftlerin zu erkennen. Eine Vertreterin des Systems, eine Soziologin, aus Jena angereist, um über das sterbende Königreich zu forschen. Dem Freiherrn verschlägt es die Sprache. Sie hatte sich wohl angekündigt, aber in der allgemeinen Aufregung hat ihm niemand Bescheid gegeben. Beunruhigt starren die beiden einander an, versichern sich atemlos gegenseitig, nichts Böses voneinander zu wollen. Dann versucht Benjamin zurück in seinen Vortrag zu finden, aber der gerät zusehends zu einem flehentlichen Appell, gerichtet an alle und niemanden, an uns, an die Soziologin, ans Universum. Man wolle doch nichts Böses, man mache doch nichts Illegales und man habe doch nichts gegen die BRD. Warum lässt die das kleine Reich einfach nicht in Ruhe? Es geht darum, als Alternative neben der Bundesrepublik zu existieren, sagt Benjamin und malt auf eine Tafel einen Kreis und in den nochmal 2 kleinere. Der eine kleine Kreis ist die BRD, der andere das Königreich. Und seht doch her, wie diese niedlichen Kreise friedlich nebeneinander herwohnen in guter Nachbarschaft. Der Freiherr schaut mit großen Augen ins Publikum. Das sei legal, das sei Menschenrecht, sagt er, denn wie heißt der große Kreis, in dem die beiden Kleinen gleichermaßen existieren dürfen? Deutsches Reich, ruft einer. Neue Weltordnung, ein anderer. Lügen-BRD oder sowas ähnliches, murmelt der mürrische Mirko. Benjamin schaut etwas gequält. Mutter Erde wäre die richtige Antwort gewesen. In seiner Weste und mit dem bordeauxroten Hemd wirkt er wie ein Zauberkünstler, dem das Kaninchen im Hut verhungert ist. Tapfer macht er weiter, aber seine Vortragsweise basiert auf dem Frage-Antwort-Spiel mit dem Publikum. Als er von uns wissen will, an wen man alles Steuern abgeben muss, ruft einer Washington. Und als er nach unseren Hoffnungen fragt, murmelt Mirko Umsturz. Schon nach der ersten Razzia, 2015, hatten Fitzek und sein Königreich die Reichsbürger-Rhetorik runtergeschraubt. Die Zeit der Provokationen und krassen Aktionen sei vorbei, erklärte der König auf YouTube, und man vermied fortan, in der Öffentlichkeit die Existenz der Bundesrepublik zu leugnen, von den Grenzen von 1937 zu faseln oder Beamte der Stadt Wittenberg festzunehmen, was der König gleich 2-mal versucht hatte. Und nun steht der Freiherr im zerfledderten Nervenkostüm im Seminarraum und versucht, das Königreich als gänzlich harmloses Gesellschaftsprojekt zu verkaufen und Reichsideologie als kapitalismuskritische Hippie-Utopie. Nur gefällt das dem griesgrämigen Mirko zu meiner Linken so rein gar nicht. »Ich lass mich doch nicht von der BRD verarschen«, knurrt er dreund. »Natürlich geht's ums Reich.« Historisch gesehen hat Mirko damit völlig recht. Historisch gesehen. Es ist schwierig, einen geschichtlichen Anfangspunkt für das Phänomen Reichsbürger zu finden. Der Politikwissenschaftler Jan Rathje gibt mit seinem Buch »Reichsbürger, Selbstverwalter und Souveränisten« einen umfassenden Überblick. Aber diesen Überblick nicht zu verlieren, ist verflucht schwer. Die tödlichen Schüsse von Georgensgmünd haben die öffentliche Aufmerksamkeit auf eine Gedankenwelt gelenkt, die schon seit sehr, sehr langer Zeit vor sich hingärt. Los ging es in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Viele Altnazis wollten nicht von ihrem Reich lassen. Wenig verwunderlich, denn das währte 988 Jahre kürzer als angekündigt. Also begannen sie mit einer Kampagne zu seiner Wiederherstellung. 1949 und 1950 gründeten sich zu diesem Zweck zwei Parteien. Erst die Sozialistische Reichspartei, dann die Deutsche Reichspartei, beides im Wesentlichen Parteien alter Nazis. Wirklich erfolgreich war zum Glück keine von beiden. Die DRP war im Ersten Bundestag bis 1953 vertreten, schaffte es in Rheinland-Pfalz und in Bremen je einmal über die 5%-Hürde und dümpelte ansonsten wenig beachtet vor sich hin, bis sie 1964 in der NPD aufging. Die ganz offen neonazistische SRP war anfangs erfolgreicher, zog 1951 mit 11% der Stimmen in den Niedersächsischen Landtag ein, wurde aber 1952 vom Bundesverfassungsgericht verboten. Ihre Gedanken und Verschwörungstheorien verbissen sich allerdings fest in der rechtsradikalen Szene. Aber damit will das Königreich nicht in Verbindung gebracht werden. Der Freiherr Benjamin hatte mir auf Anfrage schon erklärt, dass das Königreich nichts, aber so rein gar nichts mit rechtem Gedankengut zu tun habe. Mit der Frage verspielte ich mir eine ganze Menge Sympathie. Das Königreich hatte immer eine lose Beziehung zur rechtsextremen Szene. Da war der ehemals militante Neonazi Nick Greger, der eine Zeit lang zur Entourage des Königs gehörte. Peter selbst konnte man auch schon auf einer NPD-Demo antreffen und im Internet kursiert eine judenfeindliche E-Mail des Königs. Und natürlich sind da auch Kontakte vom Königreich zu anderen Reichsbürgern und Gruppierungen, die ganz klar Fahne bekennen. Trotz allem glaube ich Benjamin. Ich glaube ihm, dass er das selber glaubt. Und Benjamin ist immerhin der Generalsekretär seines Reiches. Dazu hat er sich erst vor kurzem ernennen lassen. Der wohl erste Reichsbürger, der sich selbst einen hohen Titel verlieh, war der ausgesprochene Neonazi Manfred Röder. 1974 verfiel der Rechtsanwalt und emsige Holocaustleugner der Vorstellung, das Grundgesetz sei ungültig und das Deutsche Reich würde noch andauern. Er nahm Kontakt zu dem inzwischen uralten Großadmiral Karl Dönitz auf. Nach Hitlers Tod war Dönitz 1945 zumindest nominell das letzte Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches gewesen. Dem Greisenführer-Günstling waren Röders reichsbürgerliche Wahnideen allerdings zu doof. »Ich erkläre Ihnen ausdrücklich, dass ich mich nicht als Reichspräsident des Deutschen Reiches betrachte.« Röder wiederum betrachtete diese Antwort als offiziellen Rücktritt des Ex-Admirals und ernannte sich selbst prompt zum Reichsverweser, also zum neuen Oberhaupt der Deutschen. Seine Freiheitsbewegung Deutsches Reich erklärte er zur neuen Inhaberin der Staatsgewalt. Das war wenige Jahre, bevor Röder sich in den Untergrund zurückzog, um mit seiner Terrororganisation mörderische Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingswohnheime zu unternehmen. Aber damit will das Königreich nicht in Verbindung gebracht werden. Julian zum Beispiel, exaltierter Sänger einer Berliner A Cappella-Band und esoterischer Künstlertyp, macht lautstark Witze über den Ruf, den das Königreich bei denen da draußen genießt. »Wir sind hier ja nur, weil bei den anonymen Nazis kein Platz mehr war«, ruft er und erntet ein kollektivkulturales Höhöhö. Sogar der Freiherr grinst ein wenig, obwohl er das Wort Nazi ungern in seinem Reich ausgesprochen hört. Aber wenn Julian das sagt, ist das lustig. Wenn Julian das sagt, ist das Absolution. Julian ist hier, also kann keiner von uns rechts, geschweige denn ein Nazi sein, so die Logik des Gelächters. Julian ist ja schwarz. Den größten Zulauf fand die Reichsbewegung ab Mitte der 80er Jahre, als sich der selbsternannte Reichskanzler Wolfgang Günther Ebel der Öffentlichkeit präsentierte. Der ehemalige Bahnbeamte aus Berlin-Zehlendorf ging juristisch gegen die Bundesrepublik vor, verklagte alles um sich herum, verkaufte selbstgedruckte Dokumente und bot völkerrechtliche Lehrgänge an. Die Öffentlichkeitswirksamkeit war so groß, dass Ebel oft als erster Reichsbürger bezeichnet wird. Befeuert durch die massive Verbreitung im Internet hatte sich bis zur Jahrtausendwende eine Szene aus dutzenden konkurrierenden Reichsregierungen mit Reichspräsidenten und Reichskanzlern gebildet, alle mit ihrem eigenen reichen Angebot an Ausweisen, Dokumenten, Seminaren und Krimskrams. Die vielen kommissarischen Reichsregenten verweigerten sich dem Gerichtsvollzieher, indem sie sich zum jeweils einzig wirklich wahren Nachfolger Bismarcks oder Hitlers erklärten. Ebel selbst verurteilte an seinem Reichsgerichtshof auch gerne unliebsame Politiker und Beamte zum Tode. »Es ist doch klar, dass das System da draußen gegen mich als Deutschen arbeitet«, erklärt mir später der Malermeister Mirko. »Deshalb besucht er das teure Seminar. Ich will doch keine Steuern an ein Land ohne Verfassung zahlen. Ich bin ein Mensch und kein Sklave.« Aber auch mit den Reichsregierungen will das Königreich Deutschland nicht in Verbindung gebracht werden. Seit 2010 zieht besonders die Selbstverwalterbewegung die Menschen an. Der Glaube, man könne sich kurzerhand vom Staat abmelden, denn der sei nichts weiter als eine Fassade, eine Firma, ein Verwaltungsorgan. Die Verschwörungstheorie über die BRD GmbH vermischte sich mit irgendwie Kapitalismus und systemkritischen Haltungen, Esoterik und Aussteigerfantasien und verbreitete sich in Milieus, auch abseits des rechtsradikalen Spektrums. Aber die pseudojuristischen Begründungen und völkerrechtlichen Verirrungen, mit denen sich Leute zu freien Menschen erklären, ihr Heim als souveränen Dreiraum-Wohnungsstaat ausrufen oder Krankenhausgelände zu Königreichen, die stammen von all diesen dunklen Vordenkern. Die ideologischen Versatzstücke vermischen sich, passen sich neu an, werden schwer erkennbar. Wer barfuß gegen die Globalisierung und den entfesselten Kapitalismus anschreit und danach die selbstgezogenen Zucchini erntet, erscheint einem in der Regel nicht als rechts. Die gefühlte politische Zugehörigkeit ist eben oft nur eine Frage der Ästhetik. Da kann die Hautfarbe eines einzigen A-cappella-Sängers eine ganze Abendveranstaltung des Nazi-Verdachts entheben. Auch wenn alle das Gefühl eint, fremdbestimmt zu sein, unsouverän, die BRD besetzt und ein autoritärer Alleinherrscher eine feine Idee. In erster Linie wolle die BRD den Menschen verunsichern, sagt Benjamin. Mit all den komplizierten Regeln und Institutionen, den Systemen, die niemand durchschauen könnte. Unverständnis bringt Angst und das ist der Plan der BRD, sagt er. Wenn wir einen Startpunkt dieser kuriosen Reichsbürgerei suchen, dann müssen wir wahrscheinlich doch ganz an den Anfang zurückkehren. Zum 8. Mai 1945, als die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs in Kraft trat. Denn in diesem Moment stellte sich eine entscheidende Frage und offenbar stellt sich die leider noch immer. Wurde da ein Krieg verloren und das Land besetzt oder wurden wir befreit? Das Königreich bietet den Menschen eine Möglichkeit, sich zu befreien, erklärt der Freiherr Benjamin später der Soziologin, knetet seine Finger und lächelt schief. Er gibt sich redlich Mühe, nichts Falsches zu sagen. Die Ronnies und die Bagger. Zwei Tage später scheint die Sonne auf das Königreich und Benjamins Stimmung hat sich gebessert. Er lächelt und geht federnden Schrittes voran, führt uns über das Gelände. Es ist Tag der offenen Tür. Noch mehr Gäste sind gekommen, von nah und fern. Und dazwischen fünf Menschen. Dick und breit und nicht zu übersehen. Und doch scheint keiner richtig hinzuschauen. Als wären sie schon immer da gewesen. Stolz zeigt uns Benjamin die Bienenstöcke und das Birkenwäldchen, die Werkstätten und den alten Hubschrauberlandeplatz. Die Gruppe folgt ihm gut gelaunt. Selbst der mürrische Mirko wirkt nach dem gestrigen Unternehmerseminar zufrieden. Die 225 Euro scheinen sich ausgezahlt zu haben. Vielleicht auch Benjamins Appell ans Universum. Aber die fünf Menschen. Fünf dicke Bäuche, fünf dicke Hälse und fünf breite Rücken. Verpackt in schwarze Shirts und Cargohosen, die Unterschenkel tätowiert, die Kiefer vorgeschoben. Benjamin lächelt ihnen zu, wechselt ein paar Worte mit ihnen. Es gibt selbstgebackenen Blechkuchen und frisch gebrühten Filterkaffee. Es riecht nach Sommer. Gudrun spielt mit ihrem Töchterchen zwischen Gemüsebeet und Bärlauch. Die Prinzessin fleht sich auf der Wiese. Der Österreicher begrüßt mich mit Umarmung. Und alle sagen sie mehr oder weniger im Wortlaut das Mantra des Freiherrn: kein Grund zur Sorge. Warum auch? Und die fünf dicken Menschen? Der Österreicher kennt sie nicht. Aber das Königreich ist ja für alle da. Die fünf Menschen essen viele Kuchenstücke, dann gehen sie rauchen. Sie stehen im Schatten des Grenzhäuschens auf dem Parkplatz. Je näher ich mich heranpirsche, umso offensichtlicher wird es. Das sind echte Nazis in freier Wildbahn. Nicht die kleinen Skinhead-Teenies, die man schon mal in einer Kneipe antrifft, und keine prolligen Onkels-Fans. Das hier ist nicht Lifestyle, das ist Lebensentwurf. Ein alter Mann in Windjacke gehört auch zu ihnen, dackelt murmelnd um sie herum. Sie erspähen mich, starren mich an in bewegungsloser Alarmbereitschaft wie ein Rudel adipöser Erdmännchen. Hallo. Als müssten sie zunächst meine Schädelstruktur auf arische Rassemerkmale untersuchen, glotzen sie einen unerträglich langen Moment. Dann, endlich, stampft der größte und dickste der großen dicken Männer zwei Schritte auf mich zu. Er heißt Ronny. Wie auch sonst. Die anderen nennen mir ihren Namen nicht. Nicht schlimm. Ich gehe davon aus, dass sie alle Ronny heißen, auch die Frau. Ronny ist ein rosa, runder Gigant mit Glatze, ein gigantisches, schlecht gelauntes Ei, biodeutsch und hart gekocht. Einschüchternd, sicherlich, aber noch eine ganze Spur einschüchternder finde ich seinen Kameraden, dem eine Narbe senkrecht über die linke Gesichtshälfte läuft, mitten über das Auge. Milchig weiß starrt mich das Auge an. Die Ronnys sind zum ersten Mal im Königreich. Wie sie es finden? Die Ronnys zucken ihre dicken Schultern. Gut, sagt Ronny. Habt ihr hier viel mit Rechtsbürgern zu tun? Stille. Mein Gott, was für eine Scheißfrage. Einer der Ronnys spuckt auf den Boden. Ein zweiter Ronny spuckt auf den Boden. Ich zeige mich solidarisch und spucke ebenfalls, nur knapp verfehle ich meinen eigenen Schuh. Was soll das denn sein, Reichsbürger? Fragt der gigantische Hauptronny und schiebt mir sein dickes Ronnykinn noch etwas stärker entgegen. Verstehe ich nicht, was soll das sein? Entweder du bist ein richtiger Deutscher oder nicht, oder? Ein Volksdeutscher, fügt ein Ronny hinzu. Aber das hier im Königreich sind doch richtige Deutsche. Das sind schon richtige Deutsche, bestimmt Hauptronny. Warum willst du das wissen? Keine Ahnung, nur so, find ich eben wichtig. Ronny sieht noch unzufriedener und hungriger aus als ohnehin schon. Das milchige Auge des Augennarben-Ronnys verengt sich zu einem kalten, stechenden Blick und ein dritter Ronny kommt einen so kleinen wie unangenehmen Schritt auf mich zu. Rauchen! Ich, Idiot, habe vergessen zu rauchen. Schnell präsentiere ich meine Schachtel und bitte um Feuer. Ich rauche nicht nur, ich zelebriere den ersten Zug, rauche auf tiefste Lunge und blase den Rauch theatral aus dem Mundwinkel. Jetzt sind wir einfach sechs dicke Deutsche, die zusammen qualmen, quarzen, schmöken. Kein Grund für Argwohn. Und tatsächlich scheinen sich die Ronnys zu entspannen. Ich wage einen neuen Vorstoß und preise das Königreich für den Versuch, wieder ein souveränes Deutschland zu schaffen. Die Frage ist, ob die hier nur labern können oder auch was unternehmen. Ich bin mir nicht sicher, was er meint. Keine Ahnung, nicht nur labern. Der Alte in der Windjacke gesellt sich dazu, kramt Unmengen von Quittungen und vollgerotzten Papiertaschentüchern heraus. »Der Alte, der macht sein Ding, wa?« brüllt Augennarben Ronny den Alten an. »Der hält sich gut, aber ist er ja auch schon über 80. Ist er doch, oder? Alter, bist du doch!« Gemeinsam mit dem Alten sind sie alle aus einem nahegelegenen Städtchen angereist. Und sie sind genuin entsetzt, dass ich den Ort nicht kenne. Musikfestivals finden dort im Sommer statt, inmitten eines Geländes, das Eisenstadt genannt wird. Gigantische Bagger stehen dort. Schaufelradbagger und Eimerkettenbagger und Raupensäulenschwenkbagger und noch andere Bagger, kolossale Maschinen, 1000 Tonnen schwere Monstrositäten aus Stahl, Eisen und Rost, die sich hunderte Meter tief in den Planeten reinfriesen, grausam, gewaltig, wunderschön. Die Ronnys geraten beim Erzählen ganz ins Schwärmen. Die Bagger werden zwar leider nicht mehr genutzt, der ganze Bergbau in der Gegend wurde ja eingestellt, aber dafür kann man sich die Bagger da jetzt aus der Nähe ansehen. »Das ist halt geil«, sagt ein Ronny, und sogar der tattrige Alte wackelt begeistert mit dem Kopf. Wenn man die Ronnys aus dem richtigen Winkel betrachtet, wirken sie selbst wie solche Bagger. Brutale Stahlmaschinen, die früher im Tagebau eingesetzt wurden. Heute fühlen sie sich nutzlos, haben ihre Aufgabe, vielleicht auch ihren Stolz verloren, stehen in der Eisenstadt herum und mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Abscheu kann man ihnen beim Verrosten zuschauen. Aber weg bekommt man die nicht mehr. Dafür sind sie und ihresgleichen zu groß, zu schwer und schon viel zu lange da, haben sich viel zu tief in den deutschen Boden eingefräst. Da kann sich der Freiherr Benjamin noch so sehr anstellen. Auch für das Königreich Deutschland haben sie den Boden geebnet. Es wird auch immer ihr Reich bleiben. Geschichte lässt sich nicht abschütteln. Deutschland kann es nicht. Das zeigt das Königreich. Das Königreich kann es auch nicht. Das zeigen die Ronnies. Die Ronnies finden sich im Seminarraum ein. Ich bin auch da. Drei Vorträge werden gehalten, lange, ausführliche, meandernde Vorträge. Der Freiherr Benjamin malt wieder seine Kreise auf die Tafel, dann erläutert Sandro, ein junger, bärtiger Schweizer, das quasi neoliberale Konzept der königlichen Gesundheitskasse. Jeder Mensch sei für seine Gesundheit selbst verantwortlich und könne diese allein mit gesunder Ernährung und der Macht des Geistes erhalten. Sandro ist ein wenig erkältet. Er entschuldigt sich dafür. Schuld ist er selbst, sagt er. Er habe gestern zu viel Kaffee getrunken. Dann warnt er noch vor der Schulmedizin und dem giftigen Fluorid im Grundwasser und in der Zahnpasta. Die Ronnies sitzen neben mir, die Gesichter leer, die Münder ein wenig offen. Aber als dann auch noch Dr. Thomas Herb, der Chefakademiker des Königreichs, hinter das Rednerpult tritt, da scheinen die dicken Arier doch genug zu haben. Während Dr. Thomas alternative Schulkonzepte aus Russland referiert, erheben sich die Ronnies und marschieren hinaus. Sie winken mir zum Abschied. Tanz der Teufel. Tobi, du fällst auf die Spinnereien. Ich stehe auf dem Bahnsteig in Wittenberg. Bis der Zug kommt, habe ich eine knappe Stunde totzuschlagen. Ich rufe also eine gute Freundin an, will ihr von dem frisch erlebten Wahnsinn erzählen. Diese Freundin war nie ein großer Fan meiner Idee, zu Reichsbürgern zu reisen, erst recht nicht zu den Psychosekten. Auch jetzt am Telefon ist sie wenig begeistert. Komm da weg, das sind gefährliche Antisemiten und arme Säue, fertig. Gefährlich kommen die mir nicht vor, also zumindest nicht für andere, also wahrscheinlich nicht, sag ich. Und das mit dem Antisemitismus ist gar nicht so einfach. Und dann erzähle ich ihr von meinem Gespräch mit Dr. Thomas Herb. Dr. Thomas, ein Mann um die 50, eher älter, mit gräulicher Haut und düsteren Gedanken. Als junger Mann war er wissenschaftlicher Assistent für Mathematik. Dann wechselt er von Hochschule zu Hochesoterik. Anfangs ziert er sich noch, mit mir über die eigentlichen Themen zu sprechen. Aber ich schmeichle ihm ein wenig, lobe seinen Vortrag und rühme seine Bücher. Dr. Thomas ist Autor von »Steuerrecht ungültig« und der kruden Königreich-Propaganda »Besuch in einer besseren Welt«. »Die Bücher haben mir die Augen geöffnet«, behaupte ich. Und schon beginnt der stolze Autor zu reden. Und zwar tatsächlich von Wahnvorstellungen, wie sie auch im Kopf von Johannes spuken. George W. Bush, sagt Dr. Thomas, war beispielsweise in der Studentenverbindung Skull and Bones. Es sei ja klar, für wen der arbeite. Und auch Hitler war ja bloß eine Marionette. Die richtig Mächtigen, die Strippenzieher, die bekommt man nicht zu Gesicht. König Peter, der habe das allerdings durchblicken können, aber der sei ja auch ein Kämpfer des Lichts gewesen. Der Peter, sagt Dr. Thomas, habe sich mal ein Schwert in die Brust rammen lassen. Keinen Kratzer habe der abbekommen. Die Materialstruktur des Schwertes habe sich geändert und es habe sich an seiner Brust verbogen. Der Peter sei was Besonderes. Aber die Normalos könnten das alles nicht erkennen. Die Dunkelwelt mit ihren finsteren Mächten, blutigen Ritualen und Dämonen, 2 Meter hoch mit geschwungenen Hörnern. Zum Schluss legt er mir ein YouTube-Video ans Herz von der Eröffnung des Gotthardtunnels. All die Politiker, Bankenchefs und Wirtschaftsbosse seien dort gewesen und in ihrer Mitte, getarnt als Kunstperformance, habe man den Teufel tanzen gesehen. Meine Freundin am Telefon lacht. Finstere Gestalten schlachten also Christenkinder und das reicht dir nicht? Muss ich dir Antisemitismus erklären? Das muss sie natürlich nicht. Aber die glauben wirklich an die 2 Meter hohen Dämonen. Die glauben ja nicht, dass ich die Kinder austrinke. Die glauben, der Teufel und seine Blutmagier tun das. Vielleicht glaubt er ja, dass die Juden eigentlich Blutmagier sind? So direkt habe ich nicht nachgefragt. Vielleicht hast du Angst vor der Antwort? Es fällt mir schwer, ihr Recht zu geben. Natürlich kann man das alles systemischen Antisemitismus nennen. Natürlich kenne ich inzwischen die Ursprünge der ganzen Reichsbürgerei. Natürlich hat der Freiherr Benjamin auch was von einer jüdischen Weltverschwörung gemurmelt. Aber Dr. Thomas und Johannes fürchten sich vor Monstern, nicht vor Menschen. Sind ihre antisemitischen Horrorfantasien nicht zu weit von ihrem ursprünglichen Realitätsbezug abgewandert, um noch gefährlich zu sein? Sie meinen ja nicht mehr mich. Hoffe ich zumindest. Kann man ein Nazi sein, ohne es zu wissen? Ich will das gerade meine Freundin fragen, da tippt mir jemand auf die Schulter. Der Alte. Hallo, hallo, Sie sind's. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Ich fahre herum und sehe eine Ansammlung von Zornesfalten und Hautfurchen, zusammengehalten von einer dunkelblauen Windjacke. Ich brauche einen Moment, um das Gesicht einzuordnen. Es gehört dem senilen Alten aus dem Städtchen mit den Baggern. Wie hat er sich mit einer so bestialischen Bierfahne anschleichen können? Und was hat er gehört? Und wo sind Ronny und seine Kameraden? Letzteres frage ich ihn direkt. Was? Selten habe ich mich so sehr über die körperlichen Beschwerden alter Menschen gefreut. Ich bin erleichtert und wiederhole meine Frage laut in sein Ohr. Die Ronnys sind schon längst zurück. Er habe sich noch ein paar Bierchen auf dem Wittenberger Stadtfest genehmigt. Das riecht man. Der säuerliche Gestank beißt in den Augen, als habe sich der Opa tagelang in Schalen Bierlachen und Erbrochenem mariniert. Er scheint sich aufrichtig zu freuen, einen Gesprächspartner gefunden zu haben. Vielleicht sieht er in mir, dem vermeintlichen Reichsbürger, eine verwandte Seele. Vielleicht ist er nur dankbar, mit irgendwem seine verkrusteten Gedanken teilen zu können. Um seinen mit Altersflecken übersäten Hals trägt er eine babyblaue AfD-Schlüsselkette. Er zupft an ihr herum, während er von früher erzählt. Wovon auch sonst. Früher hat er im Tagebau malocht, Braunkohle. Er ist ein alter Kumpel, der traurig ist, weil aus seinem Tagebau ein Baggersee gemacht wurde und wütend, weil niemand die Merkel wegmacht. Der Zug fährt ein. Der Alte lässt sich nicht abschütteln und auf den Platz neben mir plumpsen. Die Ronnys kennt er von Veranstaltungen, von der NPD und AfD und so. Ronny und die Jungs sind ja auch in der Kameradschaft aktiv, sagt der Alte. Er ist dafür ja schon zu alt. Was ist das denn genau, die Kameradschaft? Was sie ist? Rechts, ganz rechts ist die, aber anständig. Der Alte grinst und stinkt nach Bier und Leberflecken und Hass. Nach altem, altem Hass. Er freut sich über die wenigen Anständigen, die es hier noch gibt. Die AfD ist ganz anständig, sagt er. Die hat bei uns jetzt auch bald 30%. Sein Städtchen ist anständig. Die Bagger da sind anständig. Ronny ist anständig und das Königreich ist auch anständig. Da ist er sich sicher. Auch wenn er das Konzept nicht so ganz versteht. Im Grunde würden die schon das Richtige wollen, das Reich zurück, aber er kommt ins Grübeln. Die reden alle zu viel. In dem Punkt kann ich ihm zustimmen. Solange es Initiativen wie das Königreich gibt, sagt der Alte, muss man sich keine Sorgen machen. Große Männer, die was bewirken wollen, das ist immer wichtig, sagt er. Aber er halte sich da jetzt größtenteils raus. Er habe eine erwachsene Tochter, er habe einen blühenden Schrebergarten, das sei ihm genug. Was wolle man mehr im Leben? Aber die Merkel und ihre Moslems, die würde ich noch in den Baggersee schmeißen. Ersaufen sollen die. Pack! Irgendwann erreichen wir das Städtchen und der Alte verabschiedet sich. Er hinterlässt im Waggon den Geruch von schalem Bier und ein Gefühl von Erschöpfung. Als ich bald darauf in Bitterfeld umsteige, vergesse ich meinen Koffer auf dem Bahnsteig. Das Bahnpersonal kann mir nicht weiterhelfen. Ich rufe die Fundstelle an. Der Anruf kostet 1,90 pro Minute. Ich schreibe eine E-Mail hinterher. Bitte um dringende Hilfe. Ein paar Tage später schicke ich eine zweite. Ich bekomme nie eine Antwort. Mein Koffer bleibt verschollen in Bitterfeld. Scheiß Nazis. Untergang. Die Straße vor dem Königreich Deutschland ist voll mit festlich blinkenden Mannschaftswagen der Polizei. Voll vermummt, in schwarzer Einsatzkleidung nähern sich die Beamten dem Grenzhäuschen, die Maschinengewehre in der Faust, die Rammböcke geschultert. Ein Fahrzeug mit Baggerschaufel rollt auf den Maschendrahtzaun zu, auf die Grenze zwischen Wahnsinn und Normalität. Johannes schickt mir noch in derselben Nacht das Video, zusammen mit einer verzweifelten Nachricht. Das war's. Das Königreich ist geräumt. Ich weiß nicht genau, warum ich nach Wittenberg fahre. Vielleicht habe ich die Hoffnung, doch noch einen Untertan auf dem Handy zu erreichen, vielleicht doch noch irgendetwas Spektakuläres zu Gesicht zu bekommen. Aber keiner geht ans Telefon und ein Spektakel ist nicht mehr zu finden. Nur ein abgesperrtes, videoüberwachtes und leicht verlottertes Krankenhausgelände, ein frisch angelegtes Gemüsebeet und schwüler Sommerregen. Und ein sehr alter, kaffeetrinkender Nachbar auf einer Veranda. Die Königskinder seien wirklich sehr nett gewesen. Da könnte ich jeden auf der Straße fragen, sagt er. Solche hätte er lieber hier gehabt, als diese ganzen Flüchtlinge aus Arabien. Aber gegen diese Ganoven würde die Polizei natürlich nicht vorgehen. Noch ist das Königreich nicht ganz untergegangen. Bald erreiche ich den Freiherrn Benjamin. Man habe sich nur auf die Liegenschaft zurückgezogen, ein Gelände ganz in der Nähe des Alten Reichs. So leicht lasse man sich nicht unterkriegen, sagt er. Ich gebe zu, als ich von der Räumung hörte, habe ich mir Sorgen um all die kuriosen Untertanen gemacht. Aber nun, als Benjamin mir sagt, dass man weitermachen werde, sind meine Sorgen um sie bedeutend größer. Das verdammte Reich ist zäh und es ist groß. Es wird Zeit, es ein wenig weitläufiger zu bereisen. Patera erwacht. Patera hegt einen außerordentlich tiefen Widerwillen gegen alles Fortschrittliche im Allgemeinen. Ich sage nochmals, gegen alles Fortschrittliche, namentlich auf wissenschaftlichem Gebiete. Bitte meine Worte hier möglichst buchstäblich aufzufassen, denn in ihnen liegt der Hauptgedanke des Traumreiches. Alfred Kubin. Nachts im Netz. Tobias Patera ist Journalist der alternativen Szene, Verschwörungstheoretiker, Reichsdeutscher und Betreiber der Webseite der-widerstand.com. Benannt ist er nach einer Romanfigur, dem Herrscher über das Traumreich in Alfred Kubins Roman »Die andere Seite« aus dem Jahr 1909, in dem Menschen in Pateras unheilvolles Land reisen und dort zusehends dem Wahnsinn verfallen. Ist mein neuer Name prätentiös? Klar ist er das, aber irgendeinen brauche ich. Außerdem gehe ich davon aus, dass der durchschnittliche Reichsbürger nicht allzu viele spätromantische Romane liest. Abgesehen vom Namen ist mir mein alter Ego ähnlich. Mein Gesicht, meine Biografie, 10 Jahre in der Kulturszene, dann der Absturz. Patera ist aber bedeutend tiefer gefallen und während des langen Falls ist er aufgewacht. Hat also ganz viele Videos im Netz geguckt, Internetforen durchforstet, die Lügen der Mainstream-Presse durchschaut und die neue Weltordnung erkannt. Tobias Patera bin ich, nur verzweifelter, wirrer, wütender und sicherheitshalber kein Jude. Diesen Tobias Patera lasse ich Realität werden. Im frühen 21. Jahrhundert ist das einfach. Er braucht nur eine Webseite und ein Facebook-Profil. Zuerst die Webseite. www.der-widerstand.com. Wahrheit, Freiheit, Souveränität. Die Sendung über politischen und spirituellen Widerstand ab dem 30. Oktober 2017 jede Woche neu, hier auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Außergewöhnliche Menschen verschreiben sich dem Kampf für Freiheit, Wahrheit und Souveränität. Der Widerstand wird sie porträtieren und ihnen eine neue Plattform bieten, den Kämpfern, Querdenkern, freiheitsliebenden Dissidenten und Wahrheitssuchenden. Ihr Leben, Weg und Wissen sollen aufklären, inspirieren und anstecken, auf dass Wahrheit, Freiheit und Souveränität in diesem Land wieder eine Chance haben. Dann Facebook. Profilfoto wird der dritte Treffer der Google-Bildersuche Freiheit, Hintergrundbild der erste Treffer der Suche nach dem Begriff Lügenpresse. Noch ein Foto von deutschem Schäferhund auf grüner Wiese, dann versende ich die ersten Freundschaftseinladungen an alle halbwegs bekannten Staatsleugner. Von rechtsesoterischen und rechtsradikalen Buchautoren über Betreiber von Verschwörungsblogs bis hin zum selbsternannten Reichsbürger Nummer 1, dem psychotisch grimassierenden YouTube-Nazi Dennis Ingo Schulz. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es ihn gibt. Innerhalb weniger Minuten wird dieser Mensch, der in abgewandelter SA-Uniform vor der Kamera herumkreischt, mein erster digitaler Kamerad. Am ersten Abend habe ich meine ersten 20 Kontakte beisammen. Die Szene ist vernetzt. Mir werden gemeinsame Freunde vorgeschlagen. Im Minutentakt werden meine Anfragen angenommen. Bald bekomme ich welche zurück. Am Ende von Tag 2 sind es knapp 100 Freunde, nach Tag 3 schon 420. Die Algorithmen arbeiten für mich. 590 Freunde, 760. Nach einer Woche ist die Tausendergrenze geknackt. Keine Ahnung, wie genau sich mein neu gefundener Freundeskreis zusammensetzt, aber die Nachrichten und Posts, die ich zu lesen bekomme, klingen vielversprechend. Da wird gewarnt vor den Parteisoldaten im Bundestag und vor Flüchtlingen und Propaganda, aufgerufen zu Vernetzung und Spiritualität und Frieden. Da wird mir gratuliert zu meinem hübschen deutschen Schäferhund. Patera ist jetzt schon um ein Vielfaches beliebter als Ginsburg. Und Patera mag auch mehr Sachen als Ginsburg. Klickt Like auf alle alternativen Blogs und Webseiten, die ihm vorgeschlagen und angeboten werden. Bewusst-TV, Noviso-TV, Secret-TV, Querdenken-TV, Steinzeit-TV, Alpenparlament-TV, Klagemauer-TV, Neue Horizonte-TV und Russia Today Deutsch, Epoch Times, Extreme News und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die sich tatsächlich so schreiben. Und die Liste hört nicht auf. Wake News Radio, für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Werdet aktiv, macht mit. Es ist schon spät. Ich sollte schlafen. Ich will schlafen, aber ich habe das Handy in der Hand, scrolle mich durch den Wahnsinn und den Dreck, aus dem jetzt Pateras Timeline besteht, vielleicht in der leisen Hoffnung, dass die Timeline irgendwann ein Ende finden könnte. Deutschland foltert aufrechte Bürger und Kritiker wie mich, die dieses sehr, sehr antidemokratische System kritisieren seit Jahren mit physischer und psychischer Folter. Man wird sie einfach nicht los. Trauriges Emoji. Es ist kurz nach Mitternacht. Pateras Freunde sind nachtaktiv, teilen Artikel, Links, Videos, noch mehr Videos. MM News. Deutschland. Terrorstaat oder Strafkolonie? Mythenmetzger. Die Bruderschaft des Blutes. Kann sie die Kirche stürzen? Pravda TV, Spontanheilung von Krebs durch Nahtoderfahrung. Ken FM, die Sprache der Macht. Der Begriff Verschwörungstheorie wird als Waffe im Kampf gegen freies Denken benutzt. Natürlich laufen soziale Netzwerke immer Gefahr, zur Echokammer zu werden. Zum Raum, in dem all unsere Überzeugungen ständig von anderen Leuten, die denselben Überzeugungen anhängen, beglaubigt werden. Ganz leicht wird man zum Gefangenen der eigenen Weltsicht. Aber das hier ist eine Echokammer aus Stahlbeton. Kein Mensch, den ich kenne, würde jemals für die CDU stimmen. Wie kann es sein, dass Merkel immer gewinnt? Das ist Volksbetrug, wütendes Emoji. Pateras Freunde sind davon überzeugt, dass sämtliche Überzeugungen außerhalb dieser Blase Lügen sind. Diese Blase hier, der letzte verbleibende Ort der Wahrheit. Nur hier, in den richtigen Gruppen der sozialen Medien, nachts um 2:30, da regiert das wirkliche Wissen. Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst. Voltaire. Immer und immer wieder dieses Zitat. Facebook warnt vor Fake News und rät dazu, alle Quellen zu hinterfragen. Meine Facebook-Freunde warnen vor Fake News und raten dazu, die Systempresse zu hinterfragen und teilen dann dieses Voltaire-Zitat. Hier sind alle kritisch und posten im Zeichen der Aufklärung. Das Zitat, das finde ich Wochen später heraus, stammt übrigens nicht vom Monsieur de Voltaire, sondern von dem amerikanischen Neonazi Kevin Alfred Strome. Zweimal mit dem Finger wischen und schon wird der Selbstmord eines Popstars diskutiert. Wollte er einen Pädophilenring enttarnen und wurde darum Opfer der Freimaurer? Apropos. Journalistenwatch, Eilmeldung. Putin, der Westen wird von satanischen Pädophilen kontrolliert. Der Wächter. Der russische Präsident Putin warnt, dass sich die neue Weltordnung im letzten Stadium ihres 70-jährigen Masterplans für Europa befindet. Die Unbestechlichen. Putin als Retter des Christentums? Ich werde markiert in einem Video, das den Terroranschlag in Barcelona als False-Flag-Operation der CIA entlarven will. Und dann erscheinen Links zu druidischen und keltischen Sekten auf dem Display und Texte vom wahren, arisch-slawischen Germanentum. Und ich trete in geschlossene Gruppen für bärtige Männer und Frauen in Röcken ein, die mit schwieligen Händen ihre Schollen bestellen, mit feurigem Furor das BRD-GmbH-Lügenkonstrukt ablehnen und Bilder von modifizierten Hakenkreuzen hochladen. Nazis wollen sie aber keine sein. »Wir sind Germanen. Vergesst nicht eure wahre Heimat und eure wahren Werte. Wacht auf!« Herzchen-Emoji. Alle wollen sie, dass ich aufwache. Noch mehr aufwache. Und je mehr ich aufwachen soll, umso müder werde ich. Es ist auch schon furchtbar spät. Aber meine mittlerweile 1347 Freunde liken, teilen, kommentieren, schreiben die gelesenen Gedanken in einer etwas kürzeren Form nochmal nieder. Die Vereinfachung des Missverstandenen. Der Verweis auf sich selbst. Niklas Luhmanns Medientheorie auf Steroiden. Lügenpresse, schreiben meine neuen Facebook-Freunde mit Caps Lock Tourette und verlinken als Beweis das, was andere Facebook-Freunde von mir vorher auf ihren Blogs und systemkritischen Facebook-Gruppen gepostet haben. Nachts um 3:30 gibt es keine Realität mehr, außerhalb von Facebook. Da kann einem schwindelig werden. Tobias Patera muss raus aus dem Netz. Rein in die Welt. Germanische Fürsten auf Schloss Krampfer. Pateras erste Gehversuche sind zwar ungelenk und tapsig, aber für eine neugeborene Kreatur gar nicht übel. Man lädt ihn gerne ein, den vermeintlich alternativen Journalisten, man gibt gerne Interviews oder lernt sich zumindest mal kennen. 1-2 E-Mails und ein Telefonat reichen in der Regel, schon sitze ich in griechischen Restaurants, schummrigen Kneipen und veganen Cafés, bei alternativen Stammtischen oder Reichsbürgergrüppchen. Einige haben sich neu gegründet, andere haben Tradition. Gemein haben sie die Struktur. In ihrer Mitte steht eine Autoritätsfigur, die eine Person, die das letzte Wort hat. Der Völkerrechtsexperte, der Organisator, der oberste Souverän. Derjenige, der den anderen und sich selber das Versprechen gibt, dass man normal ist und nur die Welt verrückt. Königreich geht auch ohne Staatsgebiet. Oder man proklamiert für die eigenen vier Wände die autarke Selbstverwaltung. Das hat zum Beispiel Thomas Patzlaff getan. Und weil er recht früh einen Internetauftritt hatte, ist er damit bekannt geworden. Patzlaff bestätigt jedes Klischee eines Reichsbürgers. Er ist ein finanziell gleich mehrfach gescheiterter, arbeitsloser Wirrkopf, der sich von der BRD GmbH losgesagt hat und nun die Nächte rauchend vor dem Computer verbringt. Als souveräner Deutscher lebt der 60-Jährige in einem Gestrüpp aus Verschwörungstheorien, Arbeitslosengeld und Pappkartons voller Zahlungsaufforderungen und Gerichtsbeschlüsse. Logisch, dass der Staat hinter ihm her ist, sagt Patzlaff, denn er ist ja ein deutscher Mann und damit Teil der unterdrücktesten Bevölkerung auf diesem Planeten. Er ist xenophob, rassistisch, homophob, antisemitisch, deutschtümelnd und ziemlich beknackt. Aber als ich an einem frühsommerlichen Samstagvormittag bei ihm in seiner Drei-Zimmer-Wohnung im Berliner Wedding sitze, auf einem durchgesessenen 80er-Jahre-Sofa inmitten besagter Pappkartons, da bin ich gut gelaunt. »Das ist die VIP-Couch«, sagt Patzlaff im brummelnden Berlinerisch. Da hätten alle wichtigen Menschen der Szene schon mal gesessen und jetzt eben auch Tobias Patera. Patzlaff hat Witz und kleine schwarze Augen, die funkeln, wenn er was Lustiges sagt. Er ist mir sympathisch. Vielleicht will ich auch deswegen von ihm erzählen. Die Geschichten ähneln sich ja ohnehin alle. Da sind die Schicksalsschläge, die Trümmer der eigenen Biografie, dann kommt das Aufwachen. Die Reichsbürgerideologie, Sinnstiftung durch Verschwörungstheorien, Staatsverleugnung, Realitätsboykott. Es sind Geschichten, die mir so regelmäßig wie verlässlich begegnen. Eine der häufigsten handelt vom Tod einer geliebten Person. Oft ist es Krebs. Oft kommt eine langwierige, vergebliche Therapie in dieser Geschichte vor. Am Ende kann der Hinterbliebene den Verlust nicht akzeptieren. »Das war kein Zufall, das war Mord«, sagt mir irgendwann ein Witwer, der seine Trauer in Wut verwandeln konnte. Schicksal, Pech, menschliches Versagen? Nein, der Witwer fühlt sich betrogen, beginnt im Internet zu recherchieren, findet so viele Seiten, die ihm seine vagen Gefühle bestätigen. Aus ohnmächtiger Verzweiflung wird paranoider Hass. Die Schulmedizin ist eine Lüge und das Internet verrät ihm auch, was sonst noch alles eine Lüge gewesen ist. Alles andere.